Hallo und herzlich willkommen zur 113. Episode, einer besonderen Episode, denn der Thomas hatte sein Jahreshighlight, aber bevor es soweit ist, will ich auch den Adrian hier herzlich willkommen heißen. Hallo Adrian. Hi. Und natürlich den Stargast dieser Episode, den Thomas. Ja. Hallöchen. Er wird das Problem haben, dass er am meisten zu sagen hat und eigentlich am wenigsten sprechen kann. Genau, dann immer noch ein bisschen angeschlagen vom Wochenende. Judy, bevor es noch weit geht, wollte ich noch mal fragen, Adrian, gibt es denn irgendwas Besonderes letzte Woche, was du noch hier schnell mitteilen willst, bevor es soweit ist? Nee, also ich würde sagen, wir widmen uns in dieser Episode komplett dem Thomas und sein Kraichgau-Abenteuer. Also bei mir verlief die Woche ruhig, da gibt es jetzt nicht großartig viel zu erzählen. Okay. Ja. Gut, ja, dann Thomas, schieß doch gerade mal los. Erzähl uns doch mal, nimm uns doch mal mit nach Kraichgau. Oje, jetzt waren ja schon viele Vorschusslorbeeren da. Ich muss mich schon mal im Vorfeld ein bisschen entschuldigen für den ein oder anderen Huster, der vielleicht drin sein wird, weil ich so ein bisschen Probleme habe mit der Luft und das sich bei mir aktuell noch in einer schweren Husterei ständig wieder niederschlägt. Aber wie gesagt, diese Woche stand der 70-3 in Kraichgau bei mir auf dem Plan. Und wir hatten ja so eine Feiertagswoche. Das heißt, Donnerstag war ja, was war eigentlich für ein Feiertag? Vatertag, glaube ich, war es. Christi Himmelfahrt. Christi Himmelfahrt. Ja, und dadurch hatten die Kiddies bei uns auch in Nordrhein-Westfalen den Freitag frei, irgendwie so einen beweglichen Ferientag, so dass wir dann Freitagmorgen gemütlich Richtung Kraichgau aufbrechen konnten. Und das war eigentlich schon so das an der Veranstaltung eigentlich das erste kleine Highlight, muss man sagen, weil das ist, also es ist ja da so, dass sich das auf zwei verschiedene Orte verteilt. Dann Bad Schönborn ist quasi Ziel und Event Area und dann ein Ort oder zwei Orte weiter an so einem See ist ja das Schwimmen, Wechselzone 1 und auch noch so ein bisschen Eventprogramm drumherum. Und dieser See ist quasi so aufgebaut, dass da direkt ein Campingplatz bzw. so ein Freizeitzentrum dran angrenzt, der halt für das Event genutzt wird. Und dementsprechend hat man da die Möglichkeit, auch direkt vor Ort irgendwie zu campen. Wir sind also mit dem Bulli runter und haben dann am Eventgelände, ist mal 2 Minuten Gehzeit oder 3 Minuten Gehzeit von Wechselzone 1 unseren Stellplatz gehabt. Und das ist natürlich schon mal schwer, schwer optimal. Ich gehe mal davon aus, das ist ein bisschen günstiger als so ein Hotel, oder? Ich weiß gar nicht mehr, was wir bezahlt haben. Ich glaube, wir waren von Freitag auf Sonntag, also 2 Nächte, haben jetzt für uns 4 Personen, ich glaube, 19 Euro oder sowas bezahlt. Also war okay, kann man nicht meckern. Und die haben da ein komplettes Feld abgemäht, wo dann auch Parkplätze draus gemacht wurden. Also du konntest da von der Parkplatzsituation ist das natürlich deutlich entspannter als bei so einem Rennen, was in irgendeiner Großstadt stattfindet, wo es dann doch immer ein bisschen unentspannter ist. Für mich war so vor der Anreise ein bisschen, ich glaube, es irgendwann schon mal im Podcast erzählt, ich habe ja mal, oder nicht immer, aber habe so allergisches Asthma, was sich bei mir irgendwie jetzt schon die letzten 2-3 Jahre nicht mehr wirklich gezeigt hat. Davor war es aber immer relativ heftig. Und diese Woche Dienstag habe ich es dann seit langer Zeit das erste Mal wieder gemerkt und das wurde so von Tag zu Tag besser, was die Laune in der Woche natürlich nicht sonderlich gefördert hat. Ja, und dann sind wir da angekommen und im Grunde die abgemähte Wiese, daneben war dann noch hohes Gras und das Feld nebenan war ein Roggenfeld und Gräser und Roggen ist quasi genau das, wo ich besonders gut drauf reagiere. Das war dann für mich auch nicht so optimal, aber ich sag mal, wenn man da keine Probleme mit hat, war das schon stellplatzmäßig eigentlich eine optimale Location. Und ja auch immer ganz lustig, finde ich, auf so einem Campingplatz, bei so Triathlon-Veranstaltungen, ist ja eine ganz, ganz eigene Atmosphäre, weil ja die da campen, ne, sind ja alle, die den Sport machen und alles gleiche Interesse, das ist schon immer eine witzige Atmosphäre. Ja, dann war es Freitag und dann konnten wir in aller Ruhe einchecken, das war auch vollkommen problemlos, war ja noch nicht ganz so viel los an dem Tag auch, von daher war das eigentlich eine relativ entspannte Anreise für uns und ja, so ist der Freitag dann auch gemütlich zu Ende gegangen. Hast du denn irgendjemanden Bekanntes getroffen? Oder gesehen? Ja, so. Ja, also ich meine, klar, die Jungs Frodeno und so weiter waren natürlich da, aber die hat man halt gesehen, war auch fleißig dabei, Autogramme zu schreiben, also muss man sagen, war ganz, ganz umgänglich. Ansonsten war, glaube ich, eigentlich keiner da, den ich wirklich kenne. Hier unser Hörer Jürgen Braun war auch da, habe ich aber leider erst im Nachhinein gesehen in der Ergebnisliste, beziehungsweise auf Strava, als ich seine Aktivität gesehen habe, dass er da auch am Start war. Ja, ansonsten mein Platznachbar, jetzt, wie hieß er noch? Ich glaube, Jan Selen, ich weiß, den kennt man auch so ein bisschen in der Szene. So ein etwas älterer Herr, schwer tätowiert, langen weißen Bart. Auch ganz schön flott unterwegs. Weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt. Ja, der war auf jeden Fall auch ganz lustig. Der stand dann direkt neben uns mit seinem Bus. Ja. Aber ansonsten, sag ich mal, keine besonderen Vorkommnisse. Was dann im Kraichgau noch ganz cool ist, die haben ja am Tag vorher, an dem Samstag, ist da noch Triathlon-Bundesliga. Das heißt also, man hat richtig was zu gucken nochmal. Da war dann, ich glaube, das erste Bundesliga-Rennen dieses Jahr. War auch der Start erst abends um 8. War ja schön warm und lange hell. Und war auch eine ganz, ganz lustige Stimmung da nochmal. Vor allen Dingen, was sich bei mir so ein bisschen eingebrannt hat oder was hängen geblieben ist von dem Rennen, war wirklich in der Bundesliga. Also da geht natürlich ab, ne? Also das kann man echt sagen, so die Formel 1 des Triathlons, das ist immer ja, cool anzugucken. Aber was besonders cool ist, ist immer, wenn man sich an die Dismount-Line stellt, wenn die Jungs vom Fahrrad zurückkommen, an der Stelle, wo sie dann vom Fahrrad abspringen müssen. Weil dadurch, dass die ja Windschatten fahren dürfen, kommt ja immer ein Pulk da angeschossen mit, keine Ahnung, 40 Fahrrädern mit Highspeed. Und das ist ja nicht wie bei den Langdistanz- oder Mitteldistanzleuten, die dann langsam ausrollen, vom Fahrrad absteigen und gemütlich das Rad in Anführungsstrichen in die Wechselzone schieben, sondern die sind ja wirklich aus voller Fahrt mit 30, 40 Sachen springen die ab und sprinten weiter in die Wechselzone. Das ist schon immer extrem beeindruckend, das zu sehen. Vor allen Dingen die zwei Jungs, die Fahnen schwenken, die quasi sich denen in den Weg stellen müssen, da muss man schon Eier in der Hose haben, damit man da stehen bleiben kann. Also das war schon cool anzuschauen. Kann mir gut vorstellen, dass sich da einige auch gut hinlegen. Ja, also das hatten wir nicht gesehen, aber nachher gehört, es muss wohl auch einen ganz guten Sturz noch auf der Radstrecke gegeben haben. Also die sahen schon teilweise ganz gut mitgenommen aus und teilweise sind sie auch gar nicht bis ins Ziel gekommen. Und Absteigen war schon passiert gut. Das eigentlich weniger. Das haben die Jungs schon mal ganz gut drauf. Ne? Ich meine, das machen die auch zu Genüge. Klar, vielleicht so bei so einem ersten Rennen der Saison kann das schon mal passieren, weil so die nochmal die Abläufe wieder geübt werden müssen, aber ansonsten, so wie du sagst, ne, das ist schon sehr beeindruckend, immer wieder sowas zu sehen. Ja, ja, vor allen Dingen, aber wenn man das so von der Langdistanz oder Mitteldistanz kennt, von den Age-Group-Rennen oder teilweise ja sogar die Profis, das ist ja immer relativ witzig, wenn man sich da an die Stelle stellt. Da kann man ja mal lustige Sachen sehen, ne? Von den Leuten, die nicht in ihre Klickpedale reinkommen, bis die Schuhe ans Rad gebunden haben und dann damit nicht klarkommen. Das ist immer ganz witzig und alles in Zeitlupe. Und wenn man dagegen die Jungs sieht, das ist echt unglaublich, muss man wirklich sagen, ja. Und da waren halt auch einige von den großen Namen mit am Start. Ne? Also Richard Murray zum Beispiel hat das Rennen ja gewonnen. Das war schon ganz cool. Ich glaube, es ist irgendwie die 5 Kilometer in 15 Minuten oder was dann hinten drauf nochmal gelaufen. War schon sehr beeindruckend. Ja, da siehst du nicht viel von den Jungs, die flitzen an dir vorbei, da sind die schon wieder weg. Mir stellt sich die ganze Zeit eine Frage, was hast du denn mit deinem Rad gemacht, wenn du auf dem Campingplatz stehst? Am Samstag konntest du ja schon einchecken. Also die wollte ich gerade sagen, abgegeben. Ja gut, aber, genau. aber Freitag standst du ja zum Beispiel an der Strecke und so. War es dann in deinem Bulli drin, oder? Ja, wir haben so ein kleines Vorzelt, wir haben so eine Markise, da kann man dann ein Vorzelt draus bauen und da war es dann ganz gut aufgehoben drin. Okay. Ja. Aber ja, ansonsten kommt es hinten auf einen Radgepäckträger oder so. Das kriegt man schon immer ganz gut untergebracht. Wobei ich da ein bisschen empfindlich bin, bei mir fährt das Rad ja auch immer im Auto mit, obwohl hinten ein Radträger drauf ist. Findet meine Frau immer nicht ganz so witzig, aber man muss damit manchmal sein, zumindest auf der Hinfahrt noch. Solange die Kinder auch drinnen Platz finden, ist auch noch okay. Ja, ja, Kinder, Hund, passt noch alles. Dafür ist der Bulli optimal. Ja, ansonsten, wie gesagt, das Wetter war halt top an dem Wochenende. Ne? Das war ja im Grunde jetzt das erste Sommerwochenende dieses Jahr. Von daher gab es da auch nicht viel zu meckern. Ich hatte ja letzte Woche oder vorletzte Woche noch gesagt, dass ich so ein bisschen Bedenken hatte mit der Wassertemperatur. Das war auch überhaupt kein Problem. Also das war an dem ersten Tag, wo wir da mal im Wasser waren, war es schon angenehm. Und ich glaube, bis zum Wettkampftag da an dem Morgen, haben sie gesagt, war die Wassertemperatur schon bei 20 Grad. Und das ist ja, ja absolut schwimmbar. Ja, also knapp, ja. Nicht weit vom Neo-Verbot. Also noch super heiße Tage und dann... Ja, da hatte ich mich auch schon gefragt, ob ihr überhaupt im Neo schwimmen durftet. Aber nach deiner Zeit zu urteilen, zu der wir sicher gleich kommen, seid ihr natürlich mit Neo geschwommen. Ich will dir jetzt nicht absprechen, dass du es nicht ohne schaffst. Ja, wer weiß. Nee, aber wie gesagt, also auch der See an sich, ne? Also nicht nur, dass er warm war, das ist auch echt glasklares Wasser da, so ein bisschen Türkistöne drin, also echt schon schön. Beim Probeschwimmen am Tag vorher war, ich habe noch so einen richtig dicken Fisch gesehen, ne? Irgendwie so einen fetten Karpfen, glaube ich, war es. Keine Ahnung, ich sage jetzt mal 50 Zentimeter lang. War schon ganz anständig. Und ja, wie gesagt, also eigentlich so die ganzen Rahmenbedingungen waren rundum top, muss man wirklich sagen. Auch diese, wie das da aufgebaut ist an dem See, das ist halt so ein Strandbad mit wirklich Strand dran und das ist relativ abfällig und also abfällig, sag ich mal, von oben nach unten ist halt Gefälle drin und da war sowohl bei dem Bundesliga-Rennen als auch beim Schwimmstart später entsteht so ein bisschen so eine Stadionatmosphäre dadurch. Weißt du, die ganzen Zuschauer stehen dann da drin, auf so einer Bühne, das war schon eine coole Stimmung. Also von daher auf jeden Fall schon mal sehr, sehr zu empfehlen, das Rennen, von der Location her. Ja, du hast ja noch gesagt, dass es dir die Tage davor ja nicht so gut ging und du hast uns auch hier geschrieben, da hast uns beide, glaube ich, sehr überrascht, also in die WhatsApp-Gruppe, dass du gar nicht sicher bist, ob du starten kannst, zumindest Freitag hast du es geschrieben. Da ging es dir wirklich anscheinend nicht so gut, dass du anscheinend keine Luft bekommen hast. Wie ist es denn überhaupt weitergegangen damit? Ja, so wirklich besser wurde das auch nicht. Also es war immer so, am Campingplatz hat man mich nachher schon ganz gut gekannt, weil ich immer der war, der die ganze Nacht durchgehustet hat. Und von daher wussten die immer schon, wer das ist. Ne? Aber ja, im Endeffekt, ne, man ist da hingefahren und versuchen kann man es ja, habe ich mir gedacht. Vor allen Dingen bin ich dann Samstag nochmal ins Wasser gegangen. Ich habe gedacht, komm, jetzt testest du mal, wie es beim Schwimmen ist. Und beim Schwimmen war es eigentlich echt gut, muss man sagen. Also wurde sogar teilweise noch ein bisschen besser, weil man macht ja beim Schwimmen, beziehungsweise man soll ja, wenn man dieses Asthma hat, immer diese, ich weiß nicht, wie sich das nennt, das weißt du vielleicht, Adrian, diese Atmung, wo man die Lippen aufeinander presst und dann so kontrolliert ausatmet. Das ist ja im Grunde das, was man beim Schwimmen die ganze Zeit macht. Vielleicht liegt es daran oder dass die Temperatur ein bisschen besser war, aber das Schwimmen hatte mir an dem Samstag also echt gut getan und deswegen habe ich gedacht, komm, probier es einfach mal, aussteigen kannst du immer noch, wenn es gar nicht mehr geht. Und ja, Schwimmen geht immer noch und Radfahren muss man ja auch nicht, hat man den Puls auch nicht so hoch, das wird auch noch irgendwie gehen. Und beim Laufen dann Mut zur Lücke, war so die Devise. ja, von daher habe ich gedacht, probieren wir es einfach mal. Also ein bisschen Rumgejammer im Vorfeld muss ja immer sein, das gehört ja dazu. Wobei es also wirklich schon, war schon übel. Also es hat auch schon schwer auf meine Laune geschlagen, die Woche, muss ich sagen. Weil das war, wie du sagst, ist so eins von den Jahreshighlights und das ist jetzt echt so ein Rennen, wo man wirklich monatelang drauf hin trainiert hat und wenn du dann genau ein paar Tage vorher oder in der Rennwoche so einen Mist hast, dann ist das der Stimmung nicht gerade förderlich. Ja, sowas braucht keiner, auch noch wenn es schon so lange nicht mehr passiert ist. Ja. Da fragt man sich immer so, wieso jetzt gerade ausgerechnet, weißt du? Das ist, das ist echt immer ganz, ganz komisch. Aber gab es denn sowas wie eine Messe oder so? Dann habt ihr Samstag da irgendwie was gemacht, oder? Ja, da waren wir Freitag, also ich hatte Freitag, so, man konnte quasi Freitag und Samstag einchecken. Und einchecken war halt da in Bad Schönborn auf dem Messegelände. Da waren wir aber nur relativ kurz und dadurch, dass wir so früh da waren, war auch noch nicht viel los. Haben die, glaube ich, wir waren schon irgendwie um 12 da war gerade die Messe irgendwie 2 Stunden auf. Ja, da war so. Im Endeffekt sind die mittlerweile alle gleich, finde ich immer, die Messen. Also Iron Man hat da sein Zelt, da sind immer genau die gleichen Sachen mehr oder weniger drin. sind wir einmal durchgegangen, da haben die Kinder jeder sich ihr obligatorisches Shirt kaufen gedurft. Und ja, ansonsten, was hat man dann? Ryzen hat einen Stand da, Sailfish ist da und auch so noch die ein oder andere Marke, der ein oder andere Laden, der dann irgendwie so, ich sag mal, Triathlon-spezifischen Kram hat. Also kann man jetzt nichts Negatives drüber sagen, aber ist jetzt auch nichts, wo man sagt, ja, die muss man gesehen haben, die Messe. Aber eigentlich so, habe ich mir gerade so gedacht, wo du aufgezählt hast, eigentlich ist das doch auch zum größten Teil oder für die meisten ja überhaupt gar nicht relevant, weil die da starten zumindest, die haben ja schon eh alles. Ja. Die werden sich ja wohl jetzt nicht, ach ja, ich mache jetzt mal ein Upgrade oder so. Also das ist ja... Ja, das vielleicht nicht, aber was halt oft vorkommt, ist, dass der eine was vergisst, ne, der andere dem anderen was kaputt gegangen ist. Also das gibt es immer wieder, dass man so last minute irgendwas noch auf dem Messe kauft. Was halt mittlerweile oft da ist oder viel da ist, sind diese, ich weiß gar nicht, wie das heißt, diese ganzen Recovery-Teile, weißt du, wo du so das ganze Bein reinstecken kannst und dann so eine Art Massage bekommst durch die Beine oder wie so Lymphdrainage oder sowas. Die kannst du halt da ausprobieren. Sowas kann man ja auch noch ganz gut ausprobieren. Aber ansonsten ist jetzt nichts, was sich bei mir ins Gedächtnis gebrannt hat. Wobei das, was du sagst, finde ich immer auf den Marathonmessen ganz lustig. Da gibt es ja dann auch oft, kannst du irgendwie von irgendwelchen Herstellern so Laufbandanalysen machen. Und das ist immer witzig zu sehen, finde ich, wer dann noch am Tag vor dem Marathon auf der Messe aufs Laufband geht und da irgendwelche Meter abreißt. So. Juli, dann lass uns doch mal zum Schwimmen kommen. Wann musst du denn aufstehen? Fangen wir es mal so. Wann musste ich aufstehen? Also Start für die Altersklassen war ab 9:15, glaube ich. Die Profis sind 9:00 gestartet und wir eine Viertelstunde später. Und dann bin ich aufgestanden, ich glaube 6:00. Also dass man so Pi mal Daumen das Frühstück 2 Stunden vorher drin hat. Und dann quasi nicht mit vollem Magen da am Start steht. Und haben dann gemütlich gefrühstückt und sind dann auch da zum Start getingelt. Ist ja dann bei denen immer unterteilt. Das ist ja mittlerweile überall, glaube ich, bis auf so ein, zwei Ironman-Rennen, ist ja der Rolling Start. Und das ist ja mega entspannt, sage ich mal. Ne? Also im Gegensatz zu dem Massenstart, wo du wirklich immer Schlägerei hast, werden da ja immer nur 5 Leute gleichzeitig ins Wasser gelassen im 3-Sekunden Abstand. Und das ist total, total entspannt. Aber im Endeffekt jetzt auch unterscheidet sich nicht groß zu den anderen Starts. Dafür musst du aber eine Zeit eingeben, oder? Also wie viel du schwimmen willst. Beziehungsweise eingeben nicht, aber die haben halt so verschiedene Blocks, wo du halt vorher hingehen kannst, oder die sind halt beschriftet, ähnlich wie beim Marathon auch, dass dann da steht, dass der Block unter 30 Minuten, der von 30 bis 35 und so weiter, und dann kannst du dich da halt selber eingruppieren. Okay. Und schwimmst dann hoffentlich mit einigermaßen gleich starken oder ähnlich schnellen in der Gruppe, dass es da keine großen Überschwimmaktionen gibt. Weil das war ja so das Problem, was früher immer war, dass die Leute dann teilweise über die anderen drüber geschwommen sind. Und hat auch seinen Reiz, aber ich denke, sicherer und gerade so für Einsteiger freundlicher ist die Variante auf jeden Fall. Ja. Da hatten wir, dadurch, dass, wie gesagt, Profis sind ja vorher gestartet, dann konnte man sich noch in Ruhe den Profistart angucken. War ja unter anderem auch Lukas Voigt am Start im Kraichgau. Also ehemaliger Leistungsschwimmer, der auch einer der wenigen war, die dann doch nochmal deutlich Abstand auf so ein Frodeno hinlegen können im Wasser. Das war auch nochmal ganz cool zu sehen, wie der sich dann relativ früh doch abgesetzt hat. Kurz danach sind noch die Profifrauen gestartet und dann ging es auch für uns schon los. Wie ist das denn für dich? Bist du da noch recht entspannt und guckst dir dann so den Start an oder hast du da gekribbelt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich war relativ entspannt. Ich hatte halt, wie gesagt, durch das ganze Thema mit der Luft habe ich gedacht, komm, gehst halt entspannt an im Wasser. Schwimmen kann ich ja, ne? Das ist ja so eigentlich das, was mir am ehesten noch liegt. Da weiß ich auch, wenn ich nicht Vollgas schwimme, dass ich trotzdem immer noch ganz gut durchkomme. Und das war auch so die Devise, ne? Also rein ins Wasser und sagen wir ein gesundes Tempo durchgeschwommen, wo ich wusste, da kommt man jetzt nicht groß außer Atem, aber man schwimmt trotzdem schon sportlich. Und das hat eigentlich auch so gut funktioniert. Ne? Gibt's zum Schwimmen gar nicht so viel zu berichten. Ne? Also wenig Feindkontakt gehabt. Ich habe einmal einen Schlag auf die Brille bekommen, aber ansonsten ja, super entspanntes Schwimmen und im Endeffekt dann auch immer relativ schnell vorbei. Also finde ich, ne? Man ist ja dann doch immer nur so um eine halbe Stunde das Schwimmen und die geht dann doch immer schnell rum, weil man am Anfang, ne, muss man erstmal reinkommen und dann hat man eigentlich schon die Hälfte geschafft und dann geht es schon auf den Ausstieg zu. Ja, aber deine Zeit war doch ein bisschen deutlich besser als eine halbe Stunde. Ja, ich weiß gar nicht, wie genau es war. Ich glaube, Strava sagt irgendwie unter 28 Minuten. Unter 29 Minuten. Ja. Ja. Ja, war okay. Also kann man nicht meckern, aber. War das jetzt deine beste Schwimmzeit bis jetzt? Also, oder bist du schon mal drunter geblieben unter der Zeit, weil ich meine, das ist schon flott, ne? So ein Schnitt 1,29 auf 100. Ja, im Becken schwimme ich die Zeit auch ohne Neo relativ locker, ist jetzt auch übertrieben, aber ist jetzt nichts, wo ich sage, da muss ich super, super angestrengt für schwimmen. Im Freiwasser ist das immer so eine Sache, man weiß ja nicht, wie genau die Strecken dann vermessen sind, ne? Keine Ahnung, wie genau das jetzt im Kraichgau war, ob es wirklich genau die 1900 waren oder ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer. Hattest du dann einen beim Schwimmen vor dir oder also aus einer Gruppe oder hast du dich dann da abgesetzt erstmal oder nach vorne gesetzt? Ja, also wenn du dir den Block, diesen unter 30er Block, der ist so 5 Meter breit und vielleicht 50 Meter lang und ich stelle mich dann meistens in die Mitte von dem Block und im Prinzip beim Schwimmen habe ich eigentlich permanent nur Leute überholt. Also du kannst dann immer schön, Wasserschatten bringt ja auch im Schwimmen immer relativ viel, deswegen habe ich es immer gerne, wenn ich so in einer Gruppe bin, die leicht langsamer ist, weil dann kannst du dich immer so von einem zum anderen nach vorne wuchteln. Das ist eigentlich ganz, ganz gut. Oder wenn du so ein bisschen in der Bugwelle von einem mitschwimmst, dann das geht schon immer ganz gut. Aber ich weiß auch immer nicht genau, wie sehr man das mitbekommt um sich rum, wie schnell oder wie langsam die Leute wirklich sind, weil ich versuche halt auch immer so ein bisschen die Außenbahn zu nehmen, also nicht mitten im Getümmel zu schwimmen. Keine Ahnung, aber ja, insgesamt halt einfach gut durchgekommen. Aber ich habe ja mit dem Schwimmen, sag ich mal, auch, da habe ich ja mal nicht so Bammel vor wie andere. Also ist ja, viele Triathleten haben ja immer beim Schwimmen eher so Respekt oder das ist ja so die ungeliebte Disziplin. Ich schwimme ja sehr gerne. Von daher habe ich da immer relativ wenig Probleme. Ja, dann lass uns doch mal wechseln. Genau, wechseln war auch ein gutes Stichwort, denn das ist im Kraichgau anders als bei vielen anderen Veranstaltungen endlich mal schön gewesen, weil der Weg in die Wechselzone relativ kurz ist. Also wenn ich so an Frankfurt denke, das ist ja, keine Ahnung, da muss man ungefähr, oder Rügen war ja noch schlimmer, wo man dann über einen Kilometer, glaube ich, gelaufen ist, gefühlt, bis man beim Rad ankam. Heilbronn ist ja auch so, da läufst du auch ewig. Und da warst du, also keine Ahnung, nach 50 oder 100 Metern warst du in der Wechselzone angekommen. Und was ganz cool war, mein Rad, also ich hatte einen Radständer. Ich glaube, mein Rad war das fünfte, also ganz am Ende der Wechselzone, irgendwie noch 5 Räder und dann hätte ich bei den Profis gestanden. Also das war schon ziemlich cool von der Position her. Ja, das heißt, bei den Ironman-Veranstaltungen läufst du ja quasi aus dem Wasser raus, dann läufst du an so einer Beutelburg vorbei, dann musst du dir deinen Beutel da greifen, wo deine Wechselsachen drin sind. Dann muss man in ein Zelt reinlaufen, in dem Zelt ziehst du dich dann um und dann läufst du quasi umgezogen zu deinem Fahrrad und wirfst beim Rauslaufen auf dem Zelt, aus dem Zelt deinen Beutel in so eine Dropzone rein. Und wenn du natürlich ganz am Ende der Wechselzone stehst, hast du den Vorteil, dass du das Fahrrad nicht quer durch die Wechselzone schieben musst. Von daher war das schon so ein bisschen Luxus. War ziemlich cool. Standen dann neben dir noch ein paar Fahrräder oder waren die alle weg? Nee, die standen alle noch da. Also die vorne waren. Nee, ich meine, außer die von den Profis. Genau, die von den Profis meine ich. Ob da noch eins oder so stand. Nee, die sind ja eine Viertelstunde vorher gestartet. Weiß ich nicht, vielleicht ist ja einer untergegangen oder so. Aufgegeben. Ja. Nee, die waren, soweit ich das mitbekommen habe, zumindest alle weg. Aber ja. Hast wenigstens da freie Bahn beim Rauslaufen, oder? Genau. Das ist eigentlich ist immer so Segen und Fluch zugleich. Ne? Wenn du ein guter Schwimmer bist, dann hast du immer den Luxus, dass du relativ viel Platz in der Wechselzone hast und als einer der Ersten irgendwie auf die Radstrecke gehst mit einem guten Gefühl und dann vielleicht noch dich in irgendeinen schnellen Zug einklinken kannst, der dann von hinten angeschossen kommt. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich eher so von von Anfang nach Ende deine Stärken verteilt sind, dass du zum Ende hin immer schlechter wirst, also wie bei mir, ne, dass das Laufen so die schwächste Disziplin ist, ist psychologisch natürlich auch nicht so toll, weil du dann halt immer einkassiert wirst. Andersrum ist besser, wenn du dann viel, viel überholen kannst. Aber naja. Wie hat eine Wechsel aufs Rad geklappt? Bist du in eine Klickpalle gekommen oder war das alles eher Zeitlupe? Also im Vergleich zu den Bundesliga-Jungs wahrscheinlich wirklich Zeitlupe, aber für mich ja, hat alles gut funktioniert. Also. Aber du machst das dann schon wieder im Profi, damit Klicks auf den am Rad schon dran? Nee. Also okay. Das, ich mache es wirklich so, dass ich mir die Radschuhe in Ruhe im Wechselzelt anziehe und dann mit den Radschuhen auch durch die Wechselzone laufe und dann komplett drauf. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, du bist der Schuhe am Fahrrad-Typ. Ich wollte es immer mal machen, aber das ist ja nichts, das probiert man halt nicht im Wettkampf aus. Und irgendwie hat es sich bis jetzt noch nicht ergeben, dass ich mal so ein Wechselzelt-Training gemacht habe. Hast du das noch nie gemacht? Nee, noch bei keinem Rennen. Ja, krass, okay, krass. Ja. Jetzt kommen die Wahrheiten raus. Genau, Noobs hier. Nee, ich denke mir immer, weißt du, so Mittel- und Langdistanz, keine Ahnung, die paar Sekunden, die du dann sparst, sind am Ende des Tages auch egal. Wobei, das werden wir gleich am Ende hören, das ist so egal dann doch nicht. Aber, naja. Nee, mache ich aber tatsächlich ganz, ganz relaxed. Wie spät waren wir denn jetzt? Ungefähr 9:30? 10 war es ungefähr? 9:45 wahrscheinlich, als du aufs Rad bist. Da war noch nicht ganz so, also die Sonne stand noch nicht so hoch, oder? Ja, also ich glaube, morgens war es schon auf jeden Fall deutlich über 20 Grad um die Zeit. Ich habe ja der Garmin, der Edge am Fahrrad, der misst ja auch die Temperatur. Und der hatte als Maximaltemperatur, glaube ich, auf jeden Fall 33 oder 34 Grad auf der Radstrecke drin. Also das war schon nicht ohne, muss man wirklich sagen. Fürs Radfahren geht's ja noch. Wenn du mal stehen bleibst, dann kommt die Suppe. Aber während Radfahren geht's ja noch. Aber ja, ist natürlich dann bitter fürs Laufen, gell? Wenn dann so heiß hast. Also. Ja. Wobei, das war echt, also ich hatte das am Radfahren auch noch nie so. Ich habe Hitzerennen gerne, ne? Also mir macht das auch nicht wirklich viel aus normalerweise. Aber diesmal war es wirklich so, auch am Rad, das vom Gefühl her war das so, als hält dir die ganze Zeit einer einen Föhn vorne ins Gesicht. Vor allen Dingen, sag ich mal, so auf der zweiten Hälfte. Also das war echt krass. Habe ich so noch nicht gefühlt. War schon heftig. Jo, wie ist denn so die Strecke in Kraichgau? Ja, wie ist die Strecke? Also machst du schon einige Höhenmeter, ja. Genau, also ja, so viele Höhenmeter hat die noch nicht mal. Also ich glaube, wir waren jetzt irgendwie knapp 1000 Höhenmeter, aber die verteilen sich halt. Mitteldistanz ist das schon doch. Ja, gut, ist schon ein bisschen was, aber sag mal, wenn ich so mit Wiesbaden vergleiche, da waren ja, glaube ich, 1800. War auch nochmal ein anderes Kaliber. Aber dadurch, dass sich das auf so viele Hügel verteilt, also du fährst eigentlich permanent hoch oder runter, so richtige Rollpassagen, hast du, glaube ich, die ersten 10 Kilometer, die sind relativ flach und von da an geht es eigentlich nur hoch oder runter. Und ja, was so ein bisschen nervig, oder was heißt nervig, aber was das Ganze so ein bisschen unrund gemacht hat, fand ich, du hast halt relativ viel bei den Abfahrten, dass du wirklich in so eine Abfahrt reingefahren bist und dann unten nochmal so eine 90-Grad-Kurve gehabt hast. Und das ist halt immer, ne, also keine Ahnung, vielleicht merke ich langsam, dass ich älter werde, aber irgendwie bin ich kein Abfahrer mehr. Weißt du? Da musst du halt eigentlich mit Mut zur Lücke musst du da reinfahren, aber ja. Das hat nichts mit älter zu tun, das hat was mit Familienvater zu tun. Oder so, ja. Also das ist wirklich, ja. Und ganz am Anfang von der Radstrecke, das war vielleicht auch noch was, wo ich gedacht habe, huch, jetzt bist du aber wach. Da haben die einen tatsächlich an einer Stelle, da ging es irgendwie über so ein Firmengelände, glaube ich, war das, und dann bist du auf einmal so einen Bordstein runtergefahren. Ja? Also du fährst da mit 30, 40 Sachen und dann lassen die dich so einen 10 cm Bordstein runterfahren. Also da habe ich echt gedacht. Also nicht mal irgendwie eine Rampe aufgebaut oder was? Nee, da, an der Stelle gar nicht. Auch irgendwie kein Schild. Also weißt du, irgendwie, ich habe den gar nicht kommen sehen. Das war auf einmal echt so ein Schlag, wo du denkst, huch, jetzt bist du wach. Ja. Das ist vielleicht für die noch nicht wach sind. Ja. Also ich meine, alles andere war irgendwie ein oder zwei Bahnübergänge, da werden immer die Gleise werden dann schön mit Matten abgedeckt und so, das war schon alles gut gemacht, aber die Stelle war irgendwie, war seltsam. Ja, siehst du, dann darf noch nicht mal Zugverkehr durch, der muss ja dann auch lahmgelegt werden. Ja, stimmt, habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht. Oder da fährt einfach sonntags kein Zug, Kraichgau. Kann natürlich auch sein, aber Naja, ja. Wenn die Leute jetzt halt wieder beschweren, dass sie nicht von A nach B kommen, dann und wieder ja. ein Triathlon-Event abgesagt wird. Aber das ist ein anderes Thema. Was ich noch fragen wollte, hast du denn irgendwelche besonderen Vorkommnisse, Ärgernisse auf der Radstrecke? Weil das ist ja, kann ja stellenweise auch sehr nervig sein. Nee, ich muss sagen, also wenn du meinst jetzt so in Richtung Lutscherei und Windschatten fahren oder sowas, muss ich sagen, zum einen wahrscheinlich, die Strecke gibt es natürlich auch nicht so her, ne? Durch diese Hügelei ist das schon relativ selektiv, beziehungsweise ne, wenn es bergauf geht, bringt ja Windschattenfahren de facto auch nicht so viel. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe das erste Mal jetzt gesehen, dass auch einer eine Karte bekommen hat beim Windschattenfahren, der vor mir gefahren ist. Also so eine Gruppe vorher, dann kam irgendwie ein Motorrad, das war eine Zeit lang, hat sich das angeguckt, irgendwann ist er daneben gefahren und zack, Karte. Das habe ich so in der Konsequenz noch nicht gesehen. Und es waren auch echt viele Motorräder unterwegs. Also man so gefühlt würde ich sagen, alle 5 bis 10 Minuten ist irgendwie ein Kampfrichter an mir vorbeigefahren. Das haben sie schon gut im Griff gehabt. Also da echt Kompliment. Ja, das klingt ja schon wenigstens mal positiv. Ja. Ich meine, du wirst wahrscheinlich immer so den einen oder anderen finden, der dann noch was zu meckern hat und sagen, ja, ich habe jetzt aber doch ein Erlebnis gehabt. Aber so mein Eindruck war echt im Großen und Ganzen, dass das schon eine extrem, zum einen extrem faire Angelegenheit war und zum anderen auch vom Veranstalter extrem konsequent und auch, ne, wie gesagt, von der Anzahl an Kampfrichtern gut gemanagt wurde. Ja, der vor dir, der die Karte bekommen hat, hat wahrscheinlich eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Aber das ist ja, was du letztens gesagt hast, so, als ich vom Hamburger Marathon erzählt habe. Da hat ja jeder immer so eine eigene Story, obwohl jeder selber Rennen fährt oder läuft. Mhm. Das ist dann halt immer sehr interessant. Also wenn jetzt sonst keine weiteren Highlights für dich auf der Strecke waren, dann kannst du uns ja nochmal auf die letzten Meter kurz zum Wechsel mitnehmen und auch mal deine Zeit hier kundtun, die auch fantastisch war. Ja, findest du die so fantastisch? Ich weiß gar nicht. Nicht so bescheiden. Ja. Nee, ich muss aber ehrlicherweise auch sagen, wir sind ja gestern ich weiß gar nicht, wann wir zu Hause waren, irgendwie um 1 oder so oder 1:30, nur schnell ins Bett und dann heute Morgen arbeiten und jetzt mehr oder weniger arbeiten. Von der Arbeit zum Podcast. Genau. Deswegen habe ich so für mich gar nicht das Rennen intern oder in der. Mhm. Ja. Innerlich noch gar nicht so Revue passiert oder passieren lassen. Deswegen hast du nicht das Gefühl beim Rennen, ob das gut gelaufen ist oder nicht? Also ich kenne das ja von mir, wenn du jetzt irgendwie, gerade beim Triathlon, wenn du jetzt irgendwie aus dem Wasser bist oder vom Fahrrad runter, dann weißt du es, okay, das war gut oder scheiße, ey, das lief dir aber richtig kacke, weißt du so. Also ich muss sagen, aus dem Wasser raus habe ich echt gedacht, auch nach dem Blick auf die Uhr, denke ich, huch, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet, so mit der Thematik Luft und so. Auch von der Luft her war alles top, wo ich gedacht habe, echt, das ist jetzt schön gelaufen, so kann es weitergehen. Beim Radfahren, ja, war auch okay. Ne? Also ich konnte das eigentlich schon so fahren, wie ich es mir vorgenommen hatte. Hatte so die ganze Zeit gesehen, dass so ein bisschen die Herzfrequenz eigentlich höher war, als es bei der Leistung normal war. Aber da war eigentlich so ein bisschen, ja, sag ich mal, einkalkuliert, ne? Weil wenn du weniger Luft kriegst, muss das Herz halt was schneller schlagen. Aber das, auf dem Rad war das alles noch gut handelbar. Also da war jetzt nicht so, dass man da irgendwie im roten Bereich war oder so. Das hat sich auch noch gut angefühlt. War ich im Großen und Ganzen zufrieden mit. Ne? Ich bin irgendwie in die ersten 2 Berge bin ich ein bisschen optimistisch reingefahren. Sag ich mal, glaube ich, irgendwie so mit 350, 400 Watt. Aber das war auch so ein bisschen, weißt du, du hast ja am Anfang, hast ja noch so, ja, wie soll ich sagen, ne, die Leute, die um dich rum sind, da willst du dich ja noch so ein bisschen positionieren, wo du dann fährst, weil es ist halt auch immer blöd, finde ich, gerade wenn du aus der Wechselzone rauskommst und du hast dann noch viele Überholvorgänge. Wenn du dann ständig überholt wirst, bist du ja dafür verantwortlich, den Abstand nach vorne wieder herzustellen. Und im Endeffekt musst du dann ja aufhören zu treten. Ne? Und dann hast du die Wahl, entweder du trittst richtig hart, um halt nicht permanent überholt zu werden am Anfang, oder du bleibst halt mehr oder weniger stehen. Und deswegen hatte ich mich dann für die Variante entschieden, so die ersten 2 Berge ein bisschen härter zu fahren. Aber das hat alles, hat alles gut geklappt und war auch nichts zu meckern. So die letzten 10 Kilometer von der Radstrecke, die waren tendenziell eher ein bisschen bergab, sodass man da dann nochmal ein bisschen rausnehmen konnte. Weil ich habe es eigentlich auch immer ganz gern, wenn du so vor dem Laufen, oder ich mag Strecken, sagen wir so, wo du vor dem Laufen dann nochmal so ein bisschen rollen lassen kannst, also sprich, wo es nochmal vielleicht die letzten 10 Minuten oder so bergab geht, dass du nochmal so ein bisschen die Beine vor dem Laufstart entspannen kannst. Und das war eigentlich auch so da. Und von daher gab es beim Radfahren eigentlich nichts zu meckern. Da war ich im Großen und Ganzen auch noch recht zufrieden mit, muss ich sagen. Ja, nur mal auf deine Zeit einzugehen, die konnte ich mir nämlich sehr, sehr gut merken. Das ist nämlich 3 Stunden 26 und 26 Sekunden. Laut Ironman-Seite. Ja, der Adrian hat uns ja, ich war ja selber, hatte ich einen langen Lauf gehabt und als ich wiederkam, hat Adrian uns so einen Link geschickt und konnte ich ja die ganze Zeit mal dich verfolgen. Leider erst auf Kilometer 11, aber hab mir so mal deine Zeiten angeguckt und war sehr, sehr positiv fasziniert. Ja. Hab auch danach die ganze Zeit mitgefiebert. Ja, ja, da lief es auch noch einigermaßen gut. Ne? Stark angefangen und stark nachgelassen. Ja, also quasi, ich war so dein Unglücksbringer, denn nachdem ich das so eingeschaltet hatte, hat so seine erste, glaube ich, 4,50 und dann am nächsten, glaube ich, bei Kilometer 15 war es dann bei 5er Schnitt. Aber ja, wir können ja, bevor es soweit ist, kannst du ja nochmal vom Rad wechseln. Genau. Ja, das war im Kraichgau eigentlich auch wieder sehr cool gemacht, weil da war wieder die Variante, dass du das Rad quasi abgenommen bekommst von dem Helfer, dass du das gar nicht selber wegstellen musst, sondern du springst wirklich nur vom Rad runter, dann steht da einer, der nimmt dir das ab und du kannst halt direkt durch ins Wechselzelt laufen. Das finde ich immer ganz cool. Von daher war das auch noch recht entspannt und da habe ich mich, wie gesagt, auch noch ganz gut gefühlt. Und Wechsel auf dem Rad oder vom Rad aufs Laufen ist ja auch immer relativ unspektakulär. Ich denke, weißt du, du musst ja vorher deine Wechselbeutel packen und immer wenn ich den Laufbeutel packe, dann denkst du, du hast irgendwas vergessen, weil eigentlich muss ja nur ein paar Schuhe da rein und jetzt in dem Fall hatte ich mir noch eine Kappe reingemacht, aber ansonsten kommt da halt nichts rein, ne? Weil alles andere hast du ja schon an und brauchst ja sonst nichts. Und das fühlt sich irgendwie mal an, als hätte man was vergessen. Aber vergessen hatte ich nichts und von daher dann in die Laufschuhe rein und dann ging es los. Und ja, wie gesagt, das war, ich glaube, ja, so 12:30, irgendwie 20 nach 12, halb ein um den Dreh. Also war schon wirklich Mittagssonne und da hat sie dann in der Stadt schon gemerkt, dass es echt warm war. Also das war schon krass. Also am Rad, wie gesagt, hat es schon das Gefühl, hier Föhn ins Gesicht, aber beim Laufen hast du im Grunde beim ersten Schritt gemerkt, oh, da bist du die Sauna gegangen. Ja, das wird hart heute. und ich hatte es im Vorfeld ja auch schon gedacht, weil gerade so, wie soll ich sagen, du brauchst ja beim Laufen am ehesten die Luft, oder wenn du Probleme mit der Luft hast, merkst du das ja bei den drei Sachen am ehesten beim Laufen. Mhm. Und das hatte ich halt schon befürchtet und hatte ich auch dann relativ schnell gemerkt, dass das so ist. Da am Anfang noch eigentlich so relativ optimistisch angelaufen, so wie ich es geplant hatte eigentlich. Ich wollte ja eigentlich so eine 4:15 laufen, 4:15er Pace. Und ja, aber ich glaube, das waren die ersten 2 Kilometer waren noch in der Pace und dann merkte ich schon, dass ich da ein bisschen rausnehmen musste. Und es wurde auch sukzessive, musste ich da immer ein bisschen mehr rausnehmen, je länger das Rennen ging. Also das, ich glaube, im Endeffekt, du weißt wahrscheinlich auch besser, ich glaube, eine 1:39 oder so ist dann beim Laufen dabei rausgekommen. Ne? Adrian, warst du das gerade? Weil ich hab's das gerade nicht. Ich hab's nicht offen, ne. Aber du bist auf jeden Fall unter 1,40 geblieben, ja. Aber ich will hier nochmal einen kurzen Cut machen, denn der Herr, der hier gerade vom Schwimmen und Laufen erzählt hat wollte eine Pace angehen, die ich beim Marathon laufen wollte und redet seine Leistung hier noch klein. Das gibt's ja gar nicht. Ja, ne, das heißt jetzt Kleinreden, aber weißt du, kennst du ja, wenn man irgendwie mit so einer gewissen Erwartungshaltung irgendwo reingeht und dann läuft es halt nicht so wie geplant, warum auch immer. Ja, war halt irgendwie, weiß ich nicht, hat sich blöd angefühlt in dem Moment. Mhm. Weil man es auch vorher schon so ein bisschen erwartet hatte, dass das wahrscheinlich nicht funktionieren würde. Und dann läufst du an und dann merkst du, ja, scheiße, funktioniert wirklich nicht. Ja, nicht mal die Vaporfly konnten dir da helfen. Nee, da muss ich gleich auch noch was zu sagen. Bin ich mal gespannt. Gut, aber wie gesagt, durch. Bis Kilometer 11,3, glaube ich, oder 6, was, wo da gemessen wurde, sah es ja noch relativ gut aus. Also da bist du ja so in deinen 4,15, 4,30er Schnitt ganz gut drin geblieben. Ja, ging viel bergab am Anfang. Ja, gut, aber du hattest ja dann auch, wie gesagt, bei Kilometer 14 war das nochmal 5er Pace drin und dann bist du wieder runter auf 4,30. Dachte ich, oh, na gut, vielleicht gab es einen Berg oder so, hatte ich nur gedacht. Und dann, dann kam leider die Wahrheit. Ja, das waren ja 3 Runden, die du da läufst, ne? Und eigentlich finde ich so mehrere Runden finde ich immer ganz cool, weil so die erste Runde, die vergeht meistens sowieso wie im Flug, ne, weil du ja erstmal alles neu hast und dann die zweite Runde kriegst du auch rum und dann weißt du ja eigentlich, du bist schon auf der letzten Runde. Aber ja, in dem Fall, es war wirklich so, so ab dem zweiten oder dritten Kilometer war mir eigentlich klar, das wird echt ein hartes Stück Arbeit heute und ein langer Tag. Weil dann, also es war noch nicht mal so, weißt du, dass mir die Beine großartig wehgetan haben, aber ich konnte einfach nicht schneller laufen, weil mir die Luft weggeblieben ist. Und dann wurde langsam wirklich so ein bisschen schwarz vor Augen und dann die Hitze tut dann auch ihr Übriges und das war echt, also ich habe selten so gelitten in einem Rennen wie da bei dem Lauf. Also ich glaube, das war wirklich also das ist echt das Härteste, was ich bis jetzt gemacht habe vom Laufen. Aber ist da, das bestätigt sich ja nochmal meine Aussage, dass du dir ja gar nichts vorwerfen lassen kannst. Du hast sogar noch dann den Arsch aufgerissen, als du wusstest, es geht eigentlich gar nicht mehr und hast nochmal alles dafür gegeben. Von daher. Ja, aber weißt du, das war so vom Mindset. Ich meine, ich bin ja dahin, weil ich echt noch die Horror. Also ich meine, ich wusste vorher, ich bin nicht so stark, dass ich unter die ersten 7 laufen kann, um mir den Quali-Slot sicher zu holen. Aber so Top 15 oder so ist eigentlich normalerweise schon drin. Und wenn du dann aber im Rennen merkst, ja, wenn das jetzt so weiterläuft, dann ist auch Top 15 mit Sicherheit nicht mehr drin. Das ist schon irgendwie, das gibt dir schon so einen Dämpfer, wo du dann denkst, wo du wirklich so anfängst zu hadern. Und ja, das macht dann die Stimmung nicht besser beim Laufen. Und ich hatte echt, also ja, schon miese Laune in dem Moment, muss ich wirklich sagen. Aber ich glaube, ich war auch so ein bisschen, stand so ein bisschen neben mir. Keine Ahnung, ob es an der Hitze lag oder an der Atemnot. Ich bin auch selbst in den Verpflegungsstellen. Ich habe es gar nicht gerafft. Also ich war immer der Meinung, es gibt da, die sind viel zu kurz und es gibt viel zu wenig Wasser. Und aber ich habe es mir nachher nochmal angeguckt. Also die waren so lange, wie sie immer waren. Und es gab genauso viel Wasser, wie es immer gab. Aber irgendwie habe ich es diesmal nicht gepeilt bekommen, mir ständig das zu greifen, was ich haben wollte. Sondern habe so mehr den Patrick Lange gemacht, einfach immer irgendeinen Becher gegriffen und teilweise echt die Cola ins Gesicht gekippt, um da noch so ein bisschen Kühlung zu bringen. Was auch ganz witzig war, so Fun Fact am Rande, die hatten halt auch Eiswürfel an manchen Ständen und die stopfe ich mir immer so in Anzug rein und das eine Mal sind mir die Eiswürfel quasi hinten runtergerutscht und zwischen die Pobacken gerutscht. Ja. Das war auch ein lustiges Gefühl, damit zu laufen. Okay, ja. Ich habe jetzt aber ganz schnell deine Seite hier bei Ironman aufgemacht, zumindest die offiziellen Zeiten. Beim Schwimmen bist du 28,14 geschwommen, auf dem Rad, wie gesagt, 2,36,36. Dann, du hast jeweils 3 Minuten 12 für den ersten Wechsel und 3 Minuten 16 für den zweiten Wechsel gebraucht. Und ja, beim Laufen bist du 1,39,12. Und da, wie ich schon sagte, bist du ja dann bei Kilometer 9,6 bist du 4,5 und bei Kilometer 11,4 hast du einen 5er Pace. Und dann bist du wieder schneller geworden, also 4,36 bei Kilometer 14 und bei Kilometer 15 hast du immer noch 4,43, 4,44 bei den nächsten 2 Kilometern. Also so schlecht war es ja eigentlich gar nicht im Endeffekt. Ja? Also ich meine, für das, was du da durchmachen musstest, glaube ich, war das eine richtig, richtig riesen starke Leistung. Ja? Und ja, deine gesamte Finish-Zeit, wenn ich die jetzt auch gerade mal, Moment, ja? wo steht die denn? Ich glaube, 4 Stunden 50, 29 ja. Bist du und bist gesamt 163. geworden. Glückwunsch dazu. Dankeschön. Ja, aber das ist das, was ich meinte. Denn manchmal braucht man irgendwie so ein, zwei Tage, um das nochmal alles Revue passieren zu lassen und dann für sich zu sagen, ja, so schlecht war es dann doch nicht, weil eigentlich man kann ja irgendwas aus jedem Rennen immer so mitnehmen, wo man sagt, ne? Daran hat es gelegen oder das war gut, das ist schlecht gelaufen. Naja, woran es gelegen hat, weißt du ja, glaube ich, auch so ein bisschen. Also kannst du ja. Ja, aber man ja, ja. Ich meine, ich verstehe es ja auch. Also ich meine, im Endeffekt, dass drei Tage davor fängt dir so dein Asthma wieder an, nachdem du das, keine Ahnung, wie lange nicht mehr hattest, was dann ist das natürlich sehr ärgerlich und hast natürlich, ja, wir können ja gerade mal zu der Auslosung oder zu diesem. Wie nennt man das, dieses Verfahren, dass ich gar nicht so verstehe. Da kannst du uns gerne aber mal... Bevor wir dazu gehen, ich meine, ich bin ja heute etwas der Stillere und höre nur zu, was der Thomas zu erzählen hat. Aber bevor wir da zu der Slotvergabe übergehen, also ich meine, du hast es ja jetzt im Endeffekt auch richtig gesagt, ne? Also so ein bisschen mit Abstand. Man, klar, natürlich darf man sich da auch so ein bisschen ärgern im Ziel und so weiter, aber du weißt ja, woran es gelegen hat. Und im Endeffekt hast du ja auch am Anfang gesagt, dass du ja gar nicht wusstest, ob du überhaupt ins Ziel kommst, ne? Weil dich halt so diese Luftproblematik so beschäftigt hat. Aber weißt du, was ich finde und das ist auch so ein bisschen so das Triathleten-Ding, es ist alles sehr, sehr zahlenorientiert, aber manchmal ist es halt wie das Rennen verlaufen ist und wie du das Rennen trotz der, ich hätte jetzt fast Behinderung gesagt, aber trotz der schwierigen Umstände, das Wetter und dann nochmal die Probleme mit der Luft und so weiter, hast du echt ein super Rennen ins Ziel gebracht. Und wie gesagt, manche Sachen lassen sich halt eben nicht an der Zeit festnageln. Ne? Also klar, es ist so Zahlenspielchen und so, das ist immer schön, aber ich meine, du hast echt ein super Rennen abgeliefert. Und so als, ich bin zwar jetzt nicht dein Coach, aber so als Coach kann ich sagen, also Hauptsache, du kannst aus dem Rennen irgendwas für sich rausziehen. Ne? Also das, ich meine, man kann aus jedem Rennen, egal ob es gut war, scheiße war oder sonstiges, man kann aus jedem Rennen, nach jedem Rennen ist man erfahrener, aus jedem Rennen kann man was für sich rausziehen, was daraus lernen, und ich glaube, das hast du auch. Ja, ich denke, am Ende des Tages ist das auch so. Also wenn so die Enttäuschung ein bisschen weg ist, das ist ja mal, ne, das, was man sich vorgenommen hat und dann, wie es gelaufen ist, aber mit ein bisschen Abstand. Ja, du weißt ja, was die Ursache dafür war, ne? Und du weißt ja, was, ne, unter welchen Bedingungen du das Rennen bestritten hast. Ne? Also von daher muss man das alles halt so, ja, also so ein bisschen nüchtern sehen. Natürlich, wenn man ins Ziel kommt, ist man auch voller Emotionen und klar, da darf man sich auch so ein bisschen ärgern. Aber wie gesagt, man sollte das schon. Was natürlich auch verständlich ist, dass du hast ja jetzt so lange darauf hingearbeitet auch, und hast, wie oft saßt du auf der Rolle zu Hause und hast gemacht und getan, und dann an dem Tag, wo es dann sein sollte, hat das leider nicht ganz so funktioniert, wie erhofft, und dann ist man natürlich enttäuscht, das, glaube ich, versteht jeder. Ja, ich finde, das Ding ist ja auch bei mir, also ne, ist ja jetzt. Das Ziel ist ja, ne, oder was heißt Ziel, aber ich sag mal Traum in Anführungsstrichen, ist ja so die WM in Nizza. Und das Problem ist ja auch, das ist jetzt, ne, das war jetzt so eins der letzten Rennen, wo man sich da überhaupt für qualifizieren kann. Und die nächsten Jahre kommen halt für mich gar nicht mehr in Frage, weil ich werde nicht irgendwo nach Afrika oder Amerika oder Australien fliegen, um an der WM teilzunehmen. Das ist halt nur, wenn es in Europa ist, wenn es irgendwie mit dem Bulli zu erreichen ist, dann ist das irgendwie so managebar, weil man dann das Ganze mit einem, sag ich mal, Familienausflug irgendwie kombinieren kann. Das kannst du halt nicht machen, wenn du irgendwo hinfliegen musst, dann bist du ja pleite, ne? Wenn du mit vier Leuten und Hund irgendwie eine Reise nach Afrika antreten musst. Das, weiß man denn schon, wo die nächsten sind? Ist das schon alles vergeben? Ja, das weiß man, ja. Okay. Ja, also die haben ja mittlerweile so einen Zyklus eingeführt, dass im Prinzip der Kontinent immer wechselt, sodass eigentlich alle vier Jahre nur Europa drin ist, ne? Also erst wieder in vier Jahren. Gut, wir haben jetzt aber auch so ein bisschen schon, so ein bisschen drumherum geredet. Dein Ziel war es ja, dich für Nizza zu qualifizieren. Und dann gab es natürlich die Slotvergabe. Aber da kannst du uns gerne mitnehmen, weil ich habe sowas noch nie mitgemacht. Wie funktioniert denn das? Du musst, glaube ich, bis spät abends noch bleiben, gell? Genau, also vor der Slotvergabe ist immer erst nochmal die Siegerehrung. Wo dann die ersten drei Plätze von allen Altersklassen nochmal ihren Pokal bekommen und so weiter. Das ist auch eigentlich immer ganz lustig, selbst wenn man nicht davon betroffen ist, ne, wenn man unter die ersten drei gekommen ist. Es ist einfach immer schön, sich das anzugucken, weil ne, das ist auch immer so Emotion pur. Gerade auch bei den älteren Altersklassen ist es teilweise wirklich beeindruckend, wenn du dann siehst, dass da Altersklasse 70 oder bei den Frauen irgendwie 65 bis 69, was die da noch leisten, das ist echt extrem beeindruckend. Und wenn man auch sieht, wie jung die teilweise noch aussehen. Also ich habe da mit meinen Kiddies gesessen und gesagt, guck mal, sieht die aus wie Oma oder sieht die eher aus wie Mama, so ungefähr. Also das ist wirklich, da kann man echt sagen, dass das Sport oder vielleicht gerade der Sport auch jung hält. Also das ist schon echt schön. Und was ich besonders lustig fand bei der Siegerehrung, die Altersklasse 40 bis 45 haben zwei Zwillinge gewonnen. Also den ersten und zweiten. Das war cool. Cool. Ja. Die Reihenfolge auch so wie bei der Geburt. Der zuerst geboren wurde, war auch beim Rennen erster. War aber, glaube ich, 5 Minuten schneller, und bei der Geburt war er nur 3 Minuten schneller. Oder so. Haben die das alles gesagt, oder was? Ja, genau. Okay. Also das dauert auch immer eine Dreiviertelstunde oder so, bis die alle durch sind. Und aber kann man sich gut angucken. Also das ist ja dann auch immer, die haben eine große Bühne da aufgebaut, immer mit komplett Moderation, und dann kannst du da halt sitzen, noch schön was trinken. Und bei dem Wetter war das sowieso ganz, ganz cool. Das ist einfach immer gute Stimmung. kann man empfehlen, sich das nochmal anzugucken abends. Ja, und danach ist dann, ich glaube, da war es ab 20 Uhr die Slotvergabe. Dazu sind wir jetzt in dem Fall in so eine Mehrzweckhalle reingegangen, wo aber dann auch im Grunde Hörmele-Börmele Athleten rumsitzen, keine Ahnung wie viel 100. Weil im Prinzip ist es ja so, dass je nach Wertigkeit von dem Rennen gibt es halt eine bestimmte Anzahl an Slots. Jetzt im Kraichgau waren es 60 Slots, die dann dafür berechtigen oder die Startberechtigung für die WM beinhalten. Und die werden halt, also die 60 Slots sind quasi für die Veranstaltung Ironman Kraichgau. Und das Einzige, was fix ist, ist, dass mindestens ein Slot pro Altersklasse da sein muss. Also ne, sprich für jede Altersklasse von den Frauen, jede Altersklasse von den Männern mindestens ein Slot. Und der Rest wird je nach Stärke von dem Teilnehmerfeld aufgeteilt. Also nicht Stärke im Sinne von Geschwindigkeit, sondern Stärke im Sinne von Teilnehmerstärke. Also sprich, die stärksten oder teilnehmerstärksten Altersklassen kriegen auch die meisten Slots. Wobei das natürlich auch immer so ist, die teilnehmerstärksten Altersklassen sind auch immer die leistungsstärksten Altersklassen. Ne? Von daher gleicht sich das dann auch wieder so ein bisschen aus. Jetzt zum Beispiel bei mir waren es 7 Slots in der Altersklasse 35. Und dann funktioniert es halt so, dass du da sitzt und dann gehen die Altersklassen durch. Erst die Frauen, dann die Männer, rufen vom Erstplatzierten rückwärts, je nachdem, wie viele Slots es gibt, rufen die Leute auf, sagen dreimal den Namen und entweder sagt dann einer, ja, ich nehme den Slot oder meldet sich keiner und dann rutscht quasi der Slot, der noch da ist, zu dem nächsten. Dann wird der nächste Name aufgerufen, meldet er sich, ist der Slot weg, meldet er sich nicht, geht's weiter. Und so geht das halt, bis alle Slots vergeben sind. Sollte irgendwie einer oder in einer Altersklasse gar kein Slot angenommen werden, dann wird er quasi auf die nächste Altersklasse, die sich irgendwie durch die Teilnehmerstärke ergeben würde, verteilt. Also kann durchaus sein, dass dann irgendwann nochmal Slots pro Altersklasse dazukommen. Wenn jetzt, ich sag mal, keine Ahnung, wenn in der 18 bis 24, wenn da keiner den Slot genommen hätte, könnte es durchaus sein, dass der in die 35er Altersklasse zum Beispiel reinrutscht und da dann auf einmal 8 Slots da sind. Von daher ist also nicht so, dass zwangsläufig immer nur die ersten, jetzt in dem Fall 7, die Slots bekommen, sondern das kann teilweise durchaus hochgehen. Also wenn man so die letzten Jahre guckt, da sind auch immer mal wieder Leute dabei, die mit deutlich langsameren Zeiten jetzt als ich zum Beispiel einen Slot noch bekommen haben. Deswegen kann man sich da manchmal schon so berechtigt auch Hoffnung machen, dass man mit ein bisschen Glück da schon noch reinrutschen kann. Gut, wie ging's denn für dich so da? Wie lange mussten du überhaupt da sitzen, bis du da dran warst? Ja, das geht schon so eine Dreiviertelstunde, Stunde, bis sie da durch sind. Aber auch das wirklich, das ist echt empfehlenswert, auch wenn man jetzt gar nicht die Absicht hat, da mal teilzunehmen oder so oder zur WM zu fahren, sich das einfach mal anzugucken, weil da, das ist natürlich auch Emotion pur, ne? Weil da halt viele Leute, die entweder nicht damit rechnen oder die schon lange darauf hinarbeiten, dann ihren Slot bekommen und da wirklich so auch die ein oder andere Träne fließt. Ne? Das ist schon immer cool zu sehen. Ja. Aber wie gesagt, bei mir, dadurch, dass sie die ganzen Frauen immer zuerst machen, sitzt man halt immer relativ lange da, bis man dann selber fällig ist. Und bei mir war es halt so, wie gesagt, 7 Slots und es waren auch viele da, die entweder schon irgendwie einen Slot sich irgendwo anders geholt hatten oder die dann halt nicht anwesend waren und den nicht wollten. So dass dann, ich glaube, die waren irgendwann die ersten durch und irgendwann hat er gefragt, wer will denn einen Slot haben? Und dann waren, glaube ich, noch 5 Leute da aus der Altersklasse, ne, für 2 Slots, die dann ne, sich gemeldet haben, dann mussten sie nach vorne und dann wurde halt geguckt, wer von denen der schnellste war. Und im Endeffekt, wäre ich 60 Sekunden schneller gewesen, hätte ich einen gehabt. Und das ist natürlich bitter, ja. Aber mein Gott, so ist es halt. Ne? Der andere war halt 60 Sekunden schneller. Aber das meine ich, weil ich ja eben sagte, von wegen, ich lasse mir immer Zeit beim Wechseln und das kommt ja nicht auf jede Sekunde an bei der Mitteldistanz. Ja. Pustekuchen. Pustekuchen. Aber, naja, ist wie es ist. Aber das war schon echt so, ich denke, nein, das darf nicht wahr sein. Ja, das hast du uns ja gestern schon mal geschrieben, dass leider es nicht ganz geklappt hat und ich war sehr am Boden zerstört. Ich habe selber so gedacht. Wolltest du mit nach Nizza? Nee, das nicht, aber ich war, hätte mich sehr für den Thomas gefreut und genauso habe ich, glaube ich, mit ihm auch gelitten und ich habe, wo er das geschrieben hat, war ich so, habe ich gerade für die Arbeit fertig gemacht, weil ich Nachtschicht hatte den ganzen Weg, habe ich gedacht, oh meine Güte, ey, wegen einem Platz und da wusste ich das und nicht mal, dass das nur 60 Sekunden sind, ey, das ist ja noch bitterer, dass du dann, da, ja. Andererseits ist halt, wie es ist, gell? Im Endeffekt kannst du es jetzt auch nicht ändern und nee, eben. Ja. Ach, das ist ja auch im Endeffekt, ne, ich meine, ich sehe es schon auch sportlich. Ja, das mal davon abgesehen. Aber es ist ja so, wenn du rational drüber nachdenkst, ne, mit der Zeit kannst du halt eigentlich nicht davon ausgehen, dass du einen WM-Slot bekommst. Aber du hast natürlich trotzdem die Hoffnung. Mhm. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Und diesmal hat sie wirklich echt lange gehalten, ne, weil so ein Platz nach dem anderen und es kam immer näher und kam immer näher. Und dann ist es an 60 Sekunden gescheitert. Und das war schon. Ja. Ja, das ist halt das Problem, wenn das halt in Europa ist, dann wollen die Leute aus Europa oder jetzt aus Deutschland nehmen das eher an, als wenn du jetzt, wie du sagst, nach Südafrika musst oder so. Ja. Dass du halt, die Chancen sind da eigentlich relativ klein, wenn du so eine Zeit nicht hast und dass es dann so bitter ist. Aber ist das Ding jetzt komplett durch oder gibt es da noch irgendwie eine Möglichkeit, wenn irgendwie einer krank wird oder so? Nee, also wenn du da jetzt bei dem an dem Tag den Slot nicht angenommen hast, sind die Slots fürs Kraichgau durch. Dann hast du noch die Möglichkeit, dich bei einem anderen Rennen zu qualifizieren. Aber wenn jetzt von denen, die im Kraichgau einen Slot genommen haben, einer nicht antritt oder so, ist der weg. Beziehungsweise weg, also für denjenigen, für Ironman nicht, weil das ist schon so, wenn du den Slot angenommen hast, musst du direkt mit einer Kreditkarte nach vorne gehen und auch direkt bezahlen vor Ort. Okay. Das, dann schon mal Rücklagen bereitlegen. Ja, genau. Also das ist schon so ein bisschen, ich meine, bei der Mitteldistanz geht's noch, ne, die ist zwar auch teuer, aber so bei den Langdistanz-Slot-Vergaben ist es dann teilweise echt witzig zu sehen, wie die Leute ausrasten vor Freude und dann um 1.000 Euro loswerden zu können, 5 Sekunden später. Das ist schon, ja. Das ist schon witzig. Wenn du dann noch bedenkst, wenn du nach Hawaii fliegst oder so und dann keine Ahnung, wie viel 1.000 Euro da schon überweist und dann musst du dann noch Flug und sonst was, das ist ja dann, und Hotel, ach, das ist ja dann alles. Und vor allen Dingen, da ist es ja wirklich so, also da brauchst du nicht damit rechnen, wenn du nicht, da kannst du vielleicht mal Glück haben, dass ein Slot nach hinten rutscht, aber da rutschen keine 2, 3, 4, 5 Slots nach hinten. Mhm. Also wer da die Möglichkeit hat, einen zu kriegen, der nimmt den bei Hawaii normalerweise auch. Das ist schon krass. Das stimmt. Wollen wir noch mal ganz kurz zu den Profis übergehen, weil da habe ich was ganz Interessantes gesehen und da haben wir nämlich schon mal in der letzten Folge mal darüber gesprochen. Und zwar noch mal ganz kurz, Jan Frodeno hat das Ding gewonnen, ne? Auch der Einzige, der unter 4 Stunden geblieben ist und auch zwar deutlich unter 4 Stunden mit 3:53.06 vor Patrick Dixmeier und Lukas Voigt. Bei den Frauen Helle Frederiksen aus Dänemark in 4:31 vor Alexandra Tondeur aus Belgien und Elena Iledic aus Deutschland. So, und da fängt das schon nämlich an. Die Elena ist nämlich Altersklassenathletin, Altersgruppe 18, 4:37 das Rennen beendet, wie gesagt Platz 3 und das Ganze zieht sich so weiter, wenn man die Ergebnisliste anschaut, bei den Frauen zum Beispiel Platz 6 Altersklassenathletin, Platz 8 Altersklassenathleten, Platz 9 und 10 Altersklassenathleten, bei den Männern ist das noch krasser, da sind das in der Top 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in der Top 15 7 Altersklassenathleten. Krass. Das ist richtig krass. Und das ist das, was wir, ne, wo ich meine, da haben wir schon letzte Woche drüber gesprochen, damals und heute. Ne, das ist halt der Unterschied, dass das vor 10, 15, 20 Jahren da jetzt eher nicht möglich war, sowas, ne, dass das Altersklassenathleten so weit nach vorne kommen. Wie gesagt, bei den Frauen Platz 3 und das eine 18-Jährige. Und bei den Männern der erste Altersklassenathlet Platz 8, ein Belgier, Vincent van der Waale, Altersklasse 25 in 4:15. Also da sind echt, das ist stark, das muss man schon sagen. Ja, ja das ja, ist schon echt krass, muss ich sagen. Aber das sind ja dann auch wieder die Leute, die sich, glaube ich, auch auf eine Karriere dann gute Hoffnung machen können, dass sie mal irgendwann vielleicht auch mit der Profilizenz da an den Start gehen können. Ja, vielleicht nicht alle von denen, aber nee, so nein, die einen oder anderen bestimmt. Platz 3, wie gesagt, die Elena bestimmt. Ja. Ja, aber das ist halt so eben das Ding, ne? Also man kann wirklich ein altes Klassenathleten, der jetzt unter die Top 10 in Kraichgau kommt, das ist schon hier wirklich, der trainiert wie ein Halbprofi, würde ich mal sagen. Entweder, oder es ist halt wirklich ein Megatalent, aber eine 4:15 in Kraichgau, das machst du nicht einfach mal so, ne? Am Ende, ich nehme jetzt mal den Belgier als Beispiel, der läuft am Ende noch einen Marathon unter diesen Bedingungen in 1:18:52. Mhm. Ja, schneller wie Lukas Voigt, der eine 1:21 am Ende gelaufen ist, ne, der auf Platz 3 war. Also das, ja, also schon wirklich starkes Stück, ja. Ja, man muss ja sagen, hatten wir beim letzten Mal auch gesagt, das ist ja an beiden Enden von der Ergebnisliste, ist es ja eigentlich eine Entwicklung, ne? Also zum einen die Leistungssicht finde ich mittlerweile echt exorbitant hoch. Auf der anderen Seite hast du aber auch viele von denen, die halt deutlich länger brauchen, ne? Weil ich hatte auch da vor Ort auf dem Campingplatz mit irgendwem gesprochen, war auch so ein bisschen, ne, was wir vorhaben und so weiter. Und dann sagt er, ja, ich war jetzt schon so lange dabei und hat sich schon einiges verändert. Ich sage, ja, es ist schon härter geworden, sage ich da oben. Ne? Luft wird dünner. Ja, aber der war eher der Meinung, dass es auch auf der anderen Seite, ne, dass mittlerweile viele dabei sind, die, die den Sport nicht richtig ernst nehmen, hat er jetzt gesagt. Ne? Also, naja gut, nicht ernst nehmen, das ist schon vielleicht falsch ausgedrückt. Also, oder ja, das ist das, was wir gesagt haben. Die nehmen es schon ernst, aber die, beziehungsweise die machen es just for fun, sagen wir mal so. Die wollen das Ding finishen und vielleicht ist die Zeit zweitrangig, ne? Weil das ist ja auch so ein bisschen, ne, und das kenne ich aus meiner Triathlon-Zeit genauso. Also Triathlonsport ist schon sehr zahlen- und ergebnisorientiert, ne? Und dann will halt jemand, der jetzt einfach so finishen will, ne, das da kann man nicht sagen, dass der halt dass er das nicht ernst nimmt, ne? Sondern dass das vielleicht einfach die Zeit nicht da ist, oder ja, ne? So, ja, wie wir das beim letzten Mal gesprochen haben. Aber das, was er meinte, also wie gesagt, das sind jetzt nicht meine Worte, nicht, dass gleich die bösen Briefe oder so kommen, aber da, wo er drauf, glaube ich, hinaus wollte, war eher nach dem Motto, auch jetzt bei Langdistanzen, ne, wenn du so trainierst, dass du weißt, das reicht nicht, damit du nachher vernünftig durchlaufen kannst. Wenn du weißt, du steigst vom Rad und musst den Marathon von Anfang an gehen, dann meinte er, ne, hast du den falschen Sport ausgesucht oder die falsche Distanz. Sehe ich auch nicht so. Aber müssen wir jetzt nicht. Auch selbst da gehört vieles dazu. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie sich für ein Rennen anmeldest und dann in der Vorbereitung was schief läuft oder ja auch so zum Beispiel so ein Ding kommt wie bei dir jetzt mit der Luft. Ne? Wenn da einer irgendwie Asthmatiker ist und dann wirklich jetzt in so eine Blütezeit da jetzt in den Rennen veranstalten soll, ja, der hat natürlich beim Laufen gelitten. Das ist dann einfach so. Und dann wird das Ganze zu einer Walking-Veranstaltung, aber nichtdestotrotz finde ich, muss man da jetzt das Rennen irgendwie, weißt du, irgendwie absagen, ne? Sei denn, da sind gesundheitliche Gefahren irgendwie. Ich sehe das genauso. Ich meine, Frodeno hat das auch irgendwann mal so gesagt, in einem Interview, meine ich. Der Unterschied ist ja auch, er könnte sich zum Beispiel gar nicht vorstellen, dass er die Schmerzen 15 Stunden oder 17 Stunden ertragen müsste. Ne? Also er ist schon froh, wenn er dann nach 8 Stunden durch ist mit dem Mist, ja, in Anführungsstrichen. Ja. Ja, klar. Ja. Also das ist ja auch eine Art von Leistung, die man dann erbringt. Es geht ja nicht darum, immer nur schnell zu sein, sondern das ist ja dann eher der Kampf, den man da ausfechtet. Ja. Apropos Jan Frodeno, ich habe jetzt gerade so in den letzten zwei Rennen habe ich gemerkt, ich nehme es eigentlich nur noch zur Kenntnis, dass er Erster geworden ist, aber so interessieren tut es mich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Mal gucken, wie es in Frankfurt sein wird, da wird es natürlich auch mehr Konkurrenz sein, aber ich glaube, wenn ein Jan Frodeno antritt, dann braucht er auch Konkurrenz, damit das Rennen interessant wird, weil ich glaube, dass er das ja deutlich gewinnen wird, stand eher außer Frage. Ja, ich denke auch. Ich bin ja auch der Meinung, der wird in seiner Karriere kein Rennen mehr verlieren. Oder nicht gewinnen. Oder zumindest auf keinen Fall nicht auf dem Treppchen stehen. Ja. Wenn er antritt, wohlgemerkt. Ja, dann lass uns doch mal ganz schnell nochmal rüber zur Challenge gehen. Da war nämlich so Championship in San Marino. Eine Sache möchte ich noch kurz, weil das ist mir nämlich noch wirklich sehr positiv aufgefallen bei der Veranstaltung. Man muss ja dann eine Ehre, wem Ehre gebührt. Rein von der Organisation war das nämlich echt alles top. Also da merkt man wirklich, ich glaube, das war jetzt die 15. Auflage, dass das echt schon eine gewachsene Veranstaltung ist. Ne? Also auch der ganze Nachzielbereich, das war echt so mit das Beste, was ich bis jetzt hatte. Also du wurdest teilweise wirklich bedient. Ne? Also du musst dich noch nicht mal anstellen, um dir irgendwas zu essen oder zu trinken zu holen. Da sind irgendwelche cool. Kids rumgelaufen und Leute, die dir dann auch was gebracht haben. Und es gab auch echt alles und auch reichlich. Was du haben wolltest und nicht nur irgendwelche abgestandenen Sachen, sondern da stand ein Caterer, der frisch die Maultaschen gemacht hat und ähnliches. Also es war schon toll. Also muss man an der Stelle auch nochmal lobend erwähnen. Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal auch, ja, kannst ja bestätigen oder nicht, ist ja auch einer der beliebteren Ironman, also zumindest Mitteldistanz. Ja. Ist auch einer der wenigen, was heißt einer der wenigen, aber einer von denen, die auch immer relativ zeitig ausgebucht sind, glaube ich. Adrian, wäre das nichts für dich? Nein. Das vielleicht mal früher gewesen, da habe ich mal überlegt, mal hin und wieder, da war es damals noch Challenge-Rennen, kein Ironman, aber ich glaube, mein Mitteldistanzzug ist abgefahren. Wo ich es auch ganz, ganz lustiger Fun Fact am Rande. Das Rennen wurde ja ursprünglich mal, als es glaube ich noch gar keinem Label stand, hier von Björn Steinmetz gegründet oder ins Leben gerufen, der ja eine Zeit lang Ironman Europe oder Ironman Germany Geschäftsführer war. Und der ist quasi jetzt dieses Wochenende das erste Mal bei dem Rennen selber gestartet. Hm, cool. Fand ich auch ganz witzig. Ja, ja, der hat ja auch vor, sich für Hawaii zu qualifizieren. Hat ja jetzt Zeit. Genau. Na gut, dann Adrian, nimm uns doch mal mit nach Slowenien, glaube ich. Ja, da kann ich das gerne tun, aber in erster Linie nur ergebnisorientiert, denn das Rennen ging so ziemlich an mir vorbei. Wir haben ja im Vorgespräch mal so kurz drüber gesprochen und da war ich wirklich sehr erstaunt, wie stark das Feld dort dieses Jahr war, weil die letzten Jahre ging es eigentlich nur um Kindler oder Sanders. Ne? Es gab ja noch den einen oder anderen, der da dabei war, aber also dieses Jahr, ja, Kindler am Start, Rudolf van Berg, Andreas Dreitz, Florian Anglet, Maurice Clavel, Rudi Wild, David McNamee dabei, Frederik Funk, der junge deutsche aufstrebende Athlet, Ben Kanut und so weiter. Also es sind schon einige sehr gute Athleten am Start gewesen, bei den Frauen auch, mit Lucy Charles, Bratka Kallefeld, Daniela Bleimel. Das war übrigens jetzt auch so die Position 1, 2, 3 bei den Frauen. Da fangen wir vielleicht mal auch an. Lucy Charles hat sich das Rennen nicht nehmen lassen, hat es mit 5 Minuten Vorsprung gewonnen vor Radka Kallefeld und Daniela Bleimel. Ja, bei den Männern, Sebastian Kindler hat endlich das Rennen gewonnen. Man könnte jetzt sagen, ja, weil der Sanders nicht dabei war, aber wenn ich da ist, kann ich die gewinnen. Platz 2 an Peter Hemmerich aus Belgien und Platz 3 an Rudolfe van Berg. Ich würd noch mal gerne die Leistung von Sebastian Kindler noch mal ein bisschen höher hängen, der als Achter vom Fahrrad kam, was eigentlich seine Disziplin ist. Und dann nochmal mit einer richtig krassen Laufzeit von 1,11. Der noch, ich glaube, letzten 2 Kilometer hat er noch den ersten überholt und hat sich das Ding nochmal gesichert. Also ich habe mir das angeguckt. Bis auf, dass der Zieleinlauf in dem Moment, wo der Kindle durchs Ziel ist, einfach auf den Zweitplatzierten geschwenkt worden ist, war das eigentlich ganz in Ordnung. Aber sonst ja, war ganz komisch. Denke ich, habe ich das echt jetzt gesehen, dass sie das wecke? Dass der war dann auf einmal im Ziel und stand ein paar Sekunden stand er noch kurz davor. Haben aber nochmal den Zweitplatzierten gezeigt und da war eine ganz komische Situation, aber naja, ist mir so ein bisschen negativ aufgefallen. Nichtsdestotrotz eine krasse, krasse Laufzeit von Sebastian Kindle, der ja eigentlich eher... Ja, ich kann dir auch sagen, woran das liegt. Ja, bitte. Der hat nämlich in der letzten Folge gehört, wo ich ihn dann so ein bisschen kritisiert habe, wie langsam er doch in Heilbronn gelaufen ist. Da hat er sich gesagt, okay, dann zeige ich es dir mal, wie gut ich laufen kann. Und es hat da eine 1,11 in Asphalt gebrannt. Das war schon tatsächlich beeindruckend, weil das ist mit Abstand die schnellste Laufzeit des Tages. Mit Abstand, ja. Mhm. Und das Wetter, zumindest was auf den Bildern, sah jetzt auch nicht gerade kalt aus dort. Übrigens, ja. Ich will nochmal ganz kurz hier, Samorin liegt in der Slowakei, nicht in Slowenien. Nur, dass das richtig gestellt worden ist. Östlich von uns. Wobei, man muss ja auch dazu sagen, ich meine, das hört sich jetzt so an, der ist ja auch trotzdem, hat jetzt die drittschnellste Radzeit gehabt, ne, ist also auch stark Rad gefahren. Aber vielleicht ist ja auch so, ne, wenn man eine Radstärke hat, heißt es ja nicht zwangsläufig, dass man die auf dem Rad schon ausspielen muss, sondern das kann ja auch heißen, dass man am Rad mitfährt und halt einfach weniger Körner lässt als die anderen und sich dann noch ein bisschen Körner fürs Laufen überlässt. Und vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, weil ich glaube, er hat ja immer gesagt, dass er jetzt gerade in letzter Zeit durch seine Laufverletzung so viel am Rad trainiert hat wie noch nie oder wie schon lange nicht mehr. Vielleicht spielt das dann auch nochmal so ein bisschen in die Karten. Ne? Und dann vielleicht noch eine cleverere Renngestaltung. Das ist auf jeden Fall sehr erfreulich. Das denke ich auch, dass das so in die Richtung geht. Und dann muss man aber auch nochmal die andere Seite sehen, zum Beispiel ein Peter Hemmerich, der Zweitplatzierte, ne, ist so auch so ein Neuprofi. Ne? Es gibt so einige Neuprofis, ne, auch so in Deutschland, so den einen oder anderen Überbiker. Und der Peter Hemmerich scheint auch so einer von denen zu sein, die dieses auf dem Rad richtig krachen lassen können. Aber da hat vielleicht der Kindler einfach so ein bisschen ja, die Ruhe weg, sag ich mal, ne? Und auch die Erfahrung, um das Rennen einfach sich da vielleicht nochmal ein bisschen besser einzuteilen. Ja, ja, ich habe mir ja die Frage gestellt, ob er vielleicht was ausprobiert hat. Wie gesagt, nicht am Rad unbedingt anzugreifen, sondern beim Laufen. Ich sag mal so, man studiert ja auch so ein bisschen seine Konkurrenten, die da sind. Und wenn jetzt nicht unbedingt ein Patrick Lange da ist, dass du weißt, dass du auf jeden Fall den beim Fahrradfahren wegfahren musst, dann kann man ja vielleicht mal ein bisschen seine Rennstrategie ein bisschen überdenken. Oder was Neues ausprobieren. Klar, ja. Ich meine, was auf jeden Fall sicher steht, ist, dass er endlich das Rennen gewinnen wollte. Ne? Und ich meine das irgendwo gelesen zu haben, dass der gesagt hat, dass er einfach auch beim Laufen wirklich es drauf ankommen lassen hat. Ne? Also der hat es wirklich da dran gezogen. Ne? Also da hat er sich nicht geschont. Ne? Da hat er wirklich die Keule rausgeholt und hat gesagt, ich will jetzt das Rennen gewinnen. Ja, und das ist ihm auch gelungen dann. Und ich finde, du siehst es auch, also ich meine, ich habe von dem Rennen selber ja auch nichts mitbekommen, war ja zeitgleich mit Kraichgau. Ich habe nur so ein paar Fotos gesehen, aber unter anderem das, wo er quasi durch die Ziellinie läuft. Und ich finde, auf dem Foto, da siehst du richtig, wie wichtig ihm das auch ist, dass er das jetzt endlich gerockt hat, das Ding. Ne? Also das es ist schon irgendwie so, kommt anders rüber als viele andere Fotos von irgendwelchen durch die Ziellinie laufenden Gewinnern. Also da sieht man so richtig, dass er denkt, oh, endlich, ne? Auf wen spielst du gerade an? Ne, wenn ihr, habt ihr noch was zu Championship? Also jetzt zu dem Rennen selber? Nein, weil Frederik, ganz kurz vielleicht, der ja. Frederik Funk ist fällt sehr positiv auf, ne? Also der Junge ist, glaube ich, erst 21 oder so und ich glaube, seit diesem Jahr Profi, aber auch ein sehr starker Radfahrer. Ne? Der hat sich da wirklich sehr gut verkauft bei dem Rennen, war sehr gut dabei. Wäre vielleicht so ein bisschen negativ, wenn man das so sagen kann, aufgefallen ist Ben Kanut, der wirklich einen ganz schlechten Tag haben musste, weil für seine Verhältnisse ist, der ist, glaube ich, Platz 9 oder so irgendwie. Auf jeden Fall auch hinter Frederik Funk ins Ziel gekommen und dass der Radfahren und laufen kann, weiß man eigentlich, aber da hat er, glaube ich, einen ganz schwarzen Tag erwischt, ohne dass ich jetzt da irgendwie mehr weiß, aber ja. So weit hinten habe ich Ben Kanut in keinem Mitteldistanzrennen gesehen. Platz 12 sogar. Jetzt ist hier offen. Ja, und eine 1,20 beim Laufen, ne? Also Ben Kanut, also der kann, also das ist Kurzdistanz-Profi, ne? Der startet immer noch auf der Kurzdistanz im Weltcup. Also der kann, also eine 1,20 ist ja für den wirklich Trainingslauf. Ja, was mich so, als ich mir das so ein bisschen zu Gemüte geführt habe, so ein bisschen, ja, also aufgefallen ist, das ist ja für die Challenge Group, sag ich jetzt einfach mal, doch das größte Rennen von denen. Das ist so der ihre Weltmeisterschaft, kann das sein? Na, das größte ist es nicht. Das größte Rennen ist immer noch rot. Nee, ich meine für die jetzt, für die Challenge. Leute, die das organisieren. Ist das, ja, das doch sind ja auch, das sind ja auch die. Ja, aber ja, aber ich meine ja nur, das ist ja quasi der Ehre-Weltmeisterschaft von Challenge, nicht von Ironman jetzt. Ironman jetzt mal abgesehen, weil das ist ja eigentlich auch nur eine Mitteldistanz und ja, also ich finde, hat das irgendwie, also mir kommt das so vor, als hätte das so nicht so einen großen Stellenwert wie jetzt andere normale Events. Schwer zu sagen. Also ich meine, das hat natürlich nicht den Stellenwert wie Rot, ne? Und das hat auch nicht den Stellenwert jetzt wie jetzt, ja, keine Ahnung, viele andere Rennen in Europa. Aber ich meine, aber es ist ja auch noch relativ junges Rennen, ne? Das, ich glaube, seit 3 Jahren gibt es das erst oder höchstens 4 Jahren. Also von daher, ja, aber man sieht ja, also von Jahr zu Jahr kommen da immer mehr richtig gute Athleten und das Feld wird ja auch, also wie gesagt, dieses Jahr war es ja richtig stark, das Feld, fand ich, bei den Frauen wie bei den Männern. Also ich meine, natürlich braucht auch ein Wettkampf, ein Rennen auch eine Zeit, ne, um sich da jetzt irgendwie einen Namen zu machen. Und ja, von daher. Ich glaube, im Age-Group-Bereich ist es wirklich so, dass es einfach nicht das Prestige hat, wie so ein Ironman-Label. Aber ich denke auch gerade bei den Profis ist es schon extrem beliebt, auch unter anderem durch diese 20 Meter Windschattenregel, die ja da haben und ne, durch die Top-Organisation. Also man sieht ja auch, dass irgendwie von Jahr zu Jahr die Startfelder da echt immer besser werden. Und das ist ja so, wie Adrian sagt, also dieses Jahr ist ja wirklich schon ein hochkarätiges Startfeld, was man so bei einem 70-3-Rennen vielleicht ne, bei der 70-3-WM, also bei der Ironman-WM hat. Und ansonsten musst du das auch bei Ironman schon suchen, dass du mal so ein hochklassiges Startfeld bei einer Mitteldistanz findest. Ja, gut, wenn das noch so, ich hatte es gar nicht so auf dem Schirm, dass das erst 3-4 Jahre alt ist. Ja, vielleicht muss er sich da erstmal so seinen Namen erarbeiten. Ja, gut, Jungs, dann würde ich jetzt nochmal schnell wir haben eine Hörermail, nach der wir quasi verlangt haben vom André Schlosser. Die habe ich letztes Mal busy verbummelt nach der letzten Ausgabe. Deswegen hier, André, es tut mir sehr leid, das ging auf meine Kappe. Aber ich lese sie mal vor, dann können wir ja nochmal ganz kurz drauf eingehen. Im Endeffekt hat er eigentlich nur das bestätigt, was der Adrian ja, eigentlich auch schon zur Challenge Heilbronn gesagt hat. Und zwar: Aloha, Jungs. Ja, jetzt kommt ein bisschen Lobhudelei erstmal, das kann ich erstmal weglassen, aber André, wir haben es sehr dankend zur Kenntnis genommen. Hier kurz, wie gewünscht, ein paar Facts zur Strecke. Das Schwimmen im Neckar war mit 15 Grad verdammt kalt. Thomas, sei froh. Ich glaube, es ist, glaube ich, nur 1 oder 2 Wochen später, gell? 2 Wochen später gewesen. Das ist schon krass dann, so ein Unterschied, gell? Durch die zur Zeit stattfindende Bundesgartenschau in Heilbronn wurde die Wechselzone wieder in die Badestraße verlegt. Dies war mit 700 Meter plus 200 Meter vom Schwimmausstieg dorthin schon mal verdammt lang und eng. Die Radstrecke bestand im Gegensatz zu der Strecke, die Adrian noch kennt, diesmal aus einer einzigen Runde und nicht mehr aus 2. Die Laufstrecke war ausreichend breit und auch problemlos zu überholen. Sicherlich ist es schon mal eng, wenn Begleiträder sich auch noch durchquetschen. Die Stimmung an der Strecke war durchweg gut und hatte ihr jeweilige Höhepunkte während der dreimaligen Durchlaufs in der City. Der Zieleinlauf war sehr kompakt und daher auch mit dem Kamerafahrzeug hat er wahrscheinlich nicht befahrbar, also nicht, hat er anscheinend vergessen. Grundsätzlich ein, wenn auch auf dem Rad, anspruchsvolles Rennen, ein wenig ein zu empfehlendes Rennen mit guter Organisation und Stimmung. Macht weiter so, eure treue Hörer André. Man sieht sich in Rot. Thomas, weißt du Bescheid. Genau, aber ihr kommt ja auch. Genau, wahrscheinlich. Ja, also das wegen der Strecke, wegen der Radstrecke, ne? Ich habe ja da gesagt, da in Bezug auf Heilbronn, dass die Strecke da dieses Jahr deutlich kürzer war, ne? Die war da, glaube ich, irgendwie 88 Kilometer oder so. Und als ich da war vor 2 Jahren, war sie 93. Und ja, jetzt wissen wir auch warum. Genau. Ja, auf jeden Fall sehr cool. Danke, André, für die Mail, die wir gerne noch, natürlich sehr gerne mit reingenommen haben. Aber wir haben ja noch was. Gerne dran. Ja, zu guter Letzt haben wir uns gedacht, ein Interview ist nicht genug. schließen wir doch mal ein zweites hinten dran und nämlich, ja, das haben wir nämlich letzte Woche auch verbaselt, eigentlich sollte das schon mit in die letzte Episode rein, habe ich den Holger, den wir auch diese Saison begleiten, auch ein Wechselzone-Athlet, der auf der Marathonstrecke unterwegs ist. Und Holger war in Mainz, beim Mainzer Marathon und ja, wird uns jetzt gleich mal berichten, wie es da für ihn gelaufen ist und was er so alles als nächstes plant. Genau, und dafür würde ich sagen, verabschieden wir uns schon mal und wünschen euch viel Spaß mit dem Interview mit Holger. Tschüssi! Jo, bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao! Hallo Holger, ja, hallo. Ja, ich grüße dich in der Wechselzone zum zweiten Interview. Unser erstes ist ja schon ein bisschen ein Weilchen her, seitdem ist so ein bisschen was passiert, nämlich der Mainz-Marathon ist passiert, der ist mittlerweile aber auch schon, ja, so knapp 3 Wochen sind es schon, oder? Ja, also hallo nochmal. Ja, es sind jetzt schön, am Sonntag wären es 3 Wochen, genau. Ja. Bevor wir zum Marathon selbst übergehen, erzähl doch mal kurz, wie das Training jetzt für dich insgesamt verlaufen ist. Lief alles so nach Plan und ja, erzähl einfach mal, wie war es für dich, so die Wochen vor dem Marathon? Also, das Training war eigentlich ziemlich gut. Ich habe soweit eigentlich diesmal alle Trainingseinheiten eingehalten, habe sie auch alle schön geschafft. Bei den langen Läufen bin ich am Wochenende halt immer ein bisschen zeitig aufgestanden, dass ich im Prinzip, bevor meine Familie aufgestanden ist, laufen konnte. Habe dann mir so eine relativ kurze Strecke, so eine Runde bei uns im Ort, so 3,3 Kilometer waren das, rausgesucht, weil da ist relativ viel beleuchtet, dann muss ich nicht durch den Wald, wo dann eventuell in der Nacht noch Tiere die Wege kreuzen. Und da bin ich da immer so meine Runden gerannt und das hatte den Vorteil, dass ich im Prinzip nicht jetzt 30, 33 Kilometer im Kopf hatte. Ich hatte dann im Prinzip immer nur so im Kopf 9 Runden oder 10 Runden. Da verging die Zeit auch relativ schnell. Also das hatte sich ziemlich gut angefühlt. Obwohl für den einen ist der Rundenlaufen nicht so gut. Ich fand das aber eigentlich sehr praktisch. Okay. Und, ist aber so ein bisschen so eine Kopfsache, gell, da jetzt irgendwie, ich glaube, wenn man einmal drin ist, wenn man das mal 1, 2, 3 Mal gemacht hat, dann geht's, aber ich glaube, also zumindest mir geht das, ich habe auch so eine kleine 2-Kilometer-Runde, die ich auch mal so 3, 4, 5 Mal laufe und ich habe immer so das Gefühl, man muss erst mal reinkommen, aber wenn man drin ist, dann passt das. Ja, also ich hatte ja im Prinzip Bedenken jetzt bei dem Marathon mit meiner Verpflegung. Da hatte ich ja bei den letzten 2 und so meine Probleme gehabt. Und hier, du hast ja dann gesagt, ich soll schon anfangen, die Gels jetzt bei den längeren Läufen zu nehmen, dass der Körper sich daran gewöhnt und ich auch so ein bisschen das Handling dafür rausfinde. Und da habe ich jetzt mit den Runden, fand ich das gut. Ich habe mir immer gedacht, naja, 2 Runden, danach nimmst du ein Gel. 2 Runden, dann nimmst du ein Gel. Und da hatte ich das eigentlich so relativ gut geplant gehabt, so nach 6,5 Kilometer oder so. Und das hat dann, also das hat sich für mich richtig gut angefühlt. Aber im Prinzip war das immer in dem Hinterkopf, ich will den Marathon jetzt auch wirklich richtig schaffen und alles richtig hinkriegen. Ansonsten sind mir die Langläufe natürlich am Tag und durch den Wald angenehmer, als jetzt früh im Dunkeln Runden zu rennen. Ja, ne? Ja. Aber so für das Training jetzt war das recht gut. Also das habe ich dann auch ganz gut hingekriegt. Also das war vom Kopf her vielleicht auch ein gutes Training, sagen wir mal so. Ja, natürlich. Für den Kopf ist es auf jeden Fall gutes Training. Wie lief dein Training sonst so insgesamt? Gab es irgendwelche Störungen, sage ich mal, so in Form von vielleicht, leichte Erkältung oder sonstigen, oder konntest du es gut durchziehen? Also das einzige Problem war ja, was ich mal hatte, wo ich bei dem letzten Interview hatte, da hatte ich ja 2, 3 Tage lang so ein bisschen einen Anflug von einer Erkältung. Da hatte ich ja auch mal den einen einen Lauf abgebrochen gehabt. Und aber danach war gar nichts. Also ich hatte mich dann davon erholt gehabt. Wie gesagt, das waren ja auch bloß 2-3 Tage, wo es ein bisschen Husten und so war. Und dann lief das einwandfrei. Da konnte ich, also ich hatte überhaupt keine Probleme. Das war einwandfrei. Und wie gesagt, wir hatten ja dann auch nicht mehr so viel so schnelle Intervalleinheiten, nur am Anfang. Und dann hatte ich auch überhaupt kein Problem, die ganzen Zeiten und alles zu schaffen. Ja. Und der Vorteil hier jetzt war, ich habe wahrscheinlich auch wesentlich mehr Kilometer gemacht, als ich jemals vorher vom Marathon gelaufen bin. Und ich hatte ja bis zum Mainz-Marathon von Anfang diesen Jahres an schon 1000 Kilometer gelaufen. Und sonst hatte ich ja im Jahr mal 1600 Kilometer. Also da ist der Umfang ist schon wesentlich höher gewesen. Ja, das macht sich dann natürlich beim Wettkampf dann auch bezahlt. Gell? Ja, gehen wir mal zum Wettkampftag über. Oder fangen wir vielleicht mal einen Tag vorher an. Du bist, glaube ich, Tag vorher schon angereist, oder? Du bist am Wettkampftag dort angereist, gell? Ich bin Tag vorher angereist. Tag vorher, genau, hatte ich jetzt irgendwie auch so in Erinnerung. Wie war das Ganze drumherum in Mainz? Ich war schon mal da, aber erzähl mal, wie fandst du so das Ganze drumherum erstmal? Also erstmal war es so, ich bin ja an dem Sonnabend zu Hause losgefahren und dann war so richtiges Regenwetter. Das war überhaupt nicht schön. Die Fahrt hierher war nicht so toll. Bei uns war es relativ kalt und hierherwärts wurde es etwas besser von der Temperatur her und habe schon gedacht, naja, wenn das jetzt den ganzen Tag regnet, dann musst du dich halt mal ein bisschen darauf einstellen, was ich eigentlich nicht unbedingt wollte. So, das Ankommen in Mainz war super. Ich konnte in der Tiefgarage parken, in dieser Rheingoldhalle. Und es war auch alles sehr gut organisiert. Also du konntest unten parken, bist du hochgegangen. Du hast auch erkannt, wo du hin musstest. Die haben dich dann eingeleitet, dass du diejenigen mussten sich da links anstellen. Du musstest deine Nummer halt vorhalten. Ne? Und dann bist du dort ran, hast deine Startunterlagen bekommen. Dann, da das ja ein Jubiläumsmarathon war, als war ja der 20. hat jeder Läufer noch ein Geschenk gekriegt. Das war so ein großes schwarzes Badetuch mit so einem goldenen Banderole drauf, wo dann 20. Gutenberg-Marathon draufsteht. Das war ganz nett. Dann musstest du im Prinzip einen Raum weitergeben, wo du das bekommen hast. Und es war auch vom Gedränge her nicht so schlimm. Also ich hatte vielleicht 3-4 Leute bei der Startnummernausgabe vor mir. Das ging einwandfrei. Selbst dann beim Abholen von dem Handtuch, also das gab es ja dann im nächsten Raum, da war auch kein Gedränge und ja, diese Messe, ja, ich halte da nicht so sehr viel davon. Ne? Also, ja. Die ist aber klein und überschaubar. Gell? Ja, die ist klein, das stimmt. Also da waren im Prinzip bloß ja, ein paar Schuhe, dann halt der Hersteller oder der Verkäufer, der diese Shirts direkt mit vertreibt. Der hat halt noch einen relativ großen Stand gehabt, wo du auch so anders bedruckte Shirts kaufen konntest. Ja, was dann sonst so ist, Socken, Flaschen, aber alles nichts, ja, nichts, was mich jetzt wirklich interessiert hat. Also ich bin da durch, habe mal hier und da hingeguckt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Preise da irgendwie besser waren oder günstig. Wenn du dann da rausgekommen bist, dann war noch ein Stand, da haben sie noch alte Finisher-Shirts von den Vorjahren verkauft. Die waren natürlich preisgesenkt, aber naja, da ich da ja so ein Sündesteig und immer brauche ich das auch nicht. Und ja, ich stehe auch nicht so immer drauf, dass ich laufen mir so ein Finisher-Shirt da hole. Und ja, dann habe ich noch so ein Foto gemacht vor dieser Tafel, wo die Namen alle dran stehen. Und dann ist noch diese Tafel, wo die ganzen Sponsoren drauf stehen und oben dann 2019. Ja, das ist halt, was halt jeder gerne mal so als Erinnerung mitnimmt. Und ansonsten war das relativ problemlos. Ich fand es eigentlich gut organisiert. Du musstest nicht lange rumstehen. Du konntest im Prinzip, wenn du jetzt bloß deine Unterlagen abholen wolltest, hinnehmen und wieder weg. Und ja, konntest dann halt noch zu so einer Pasta-Party da gehen. Da habe ich auch nicht teilgenommen, weil ich habe mir abends mein Essen selber gemacht. Da weiß ich, was ich habe. Und ja, dann bin ich vielleicht nach einer Dreiviertel oder einer Stunde bin ich dann schon wieder weg. Okay. Ja, gehen wir dann zum Wettkampf selbst über. Wie liefen so, ich gehe mal direkt zum Marathon über. Was hast du dir, oder was haben wir ausgemacht, was hast du dir vorgenommen und wie liefen so die ersten Kilometer? Also erstmal bin ich früh erschrocken, als ich aufgestanden bin und plus 0 Grad waren und meine Autoscheiben gefroren waren. Da hatte ich einen kleinen Schock. Da hatte ich nämlich mich gar nicht drauf eingerichtet. Ich hatte nur kurze Sachen rausgesucht, bin dann nach Mainz gefahren und wir hatten ja vorher mal einen Halbmarathon als Testlauf gemacht und der lief sehr gut und daraufhin hast du mich dann im Kopf auch so weit gehabt, dass ich eigentlich auf die 3:30 gehen wollte. Also mein Ziel war ja eigentlich unter 4, deswegen hatten wir das Training eigentlich begonnen. Da haben wir aber relativ schnell gemerkt, dass das relativ problemlos möglich ist. Und anhand dieser ganzen Zeiten hatte ich dann immer eigentlich gehofft, ich mache eine 3:45, wenn alles gut geht, 3:40. Und aber nach dem Halbmarathon hattest du dann eigentlich schon immer so ein bisschen, Holger, da ist noch ein bisschen mehr drin. Also bei der Zeit, dann kannst du dir auch was Besseres vornehmen. Und dann habe ich halt auch im Internet überall gesucht und hin und her gerechnet und dann die 3:30 gesehen und gedacht, naja, eigentlich ist das möglich. Ich hatte aber, ich glaube, im Kopf hatte ich das mir nicht zugetraut. Und ja, dann wollte ich eigentlich den Marathon mit 3:30 finishen. Und naja, habe mich dann auch eingereiht. Also es ist früh trotzdem noch relativ kühl gewesen. Ich bin dann kurz gelaufen. In der Sonne war es angenehm. Dann habe ich mich in der Tiefgarage da umgezogen und bin dann noch eine ganze Weile so im Warm geblieben. Und die hatten 9.30 Uhr war Start, 9.15 Uhr solltest du im Startblock sein. Und ich bin dann auch wirklich erst 9.15 Uhr ungefähr raus und habe mich dann so in dem Startblock eingereiht. Da stand auch immer jemand, der hat dann, also du konntest eigentlich vor und zurück gehen, wie du das wolltest. Da waren aber so ein paar Ordner, die haben geguckt, welche Farbe deine Startnummer haben und da haben dann gesagt, hier orange weiter vor und die weiter hinter. Haben dich jetzt aber nicht dazu gezwungen oder dich zurückgedrängt, wenn du jetzt mit der falschen Nummer vorgegangen bist. So. Und ich habe mich aber eigentlich da eingereiht, weil ich das ja auch nicht, ich wollte ja niemanden behindern oder jetzt dann da zu schnell losrennen. Dann sind wir da los und es war schon ein ganz schönes Gedränge. Am Anfang, so die ersten 2-3 Kilometer waren relativ viele Leute. Es ist halt auch die Sache, da die Marathon und Halbmarathon alles zur selben Zeit starten. Also es ist im Prinzip ein Start und dann geht das alles los. Ich habe mir auch gedacht, den ersten bitte langsamer. Da bin ich, glaube ich, den ersten Kilometer so 5:10 ungefähr gewesen. Und habe dann aber am Ende vom ersten Kilometer schon gesehen, dass diese Pace und diese Kilometer mit meiner Uhr nicht so richtig übereinstimmen. Weil ich hatte schon mein Kilometer 90 Meter vor der 1-Kilometer-Marke gehabt. Und ich bin jetzt aber auch nicht so viel rüber und über gelaufen, dass ich sagen kann, dass ich so viel mehr gelaufen bin. Und das ist dann halt von Kilometer zu Kilometer mehr geworden. Und da war ich dann erstmal bitte durcheinander, was jetzt nur richtig ist, wie schnell ich laufen muss und wann ich da welche Zeit haben muss. Das hatte mich schon ein bisschen beschäftigt. Ich habe gedacht, am Anfang ein bisschen langsamer und dann habe ich gedacht, naja gut, eigentlich müsste es ja egal sein, wenn die PS 4:55 steht, dann müsste das ja eigentlich auch alles passen. Und bin dann so weiter. Nach dem dritten Kilometer bin ich dann wahrscheinlich, ja, nach dem vierten sehe ich jetzt hier ein bisschen schneller, sodass ich dann relativ gut in der vorgegebenen Pace gelaufen bin. Ich hatte dann natürlich bei Kilometer 14 ein großes Problem, dass ich auf Toilette musste. Das hatte ich bis dahin überhaupt noch nicht gehabt, dass ich da unterwegs raus musste. Und dann war da 5, 6 oder 7 so Dixi-Häuschen, da bin ich natürlich ran, das erste zu, das zweite zu, das dritte zu, bis ich dann mal ein offenes gefunden hatte. Und wo ich dann da raus bin, gucke ich auf die Uhr und dann hatte ich dann natürlich dann eine Pace von 6 oder 7 Minuten und dann ja, hast du dann wieder versucht, das aufzuholen. Und dann, das ist natürlich dann blöd, dann bin ich nach dem Toilettengang schneller gelaufen, dass ich wieder die verlorene Zeit im Prinzip reinhole. Das sieht man dann auch beim Kilometer 15, bin ich dann 4,33 gelaufen. Und ja, aber ich habe in dem Moment noch nicht gemerkt, dass das irgendwelche Auswirkungen hat. Ich habe mich jetzt bloß darüber geärgert, dass ich da Zeit verloren habe. Und dann lief das eigentlich. Ich hatte mir zwar die ganzen Zeiten alle ausgeschnitten und ins Handy hinten reingemacht, bloß ich kam natürlich nicht immer auf den Gedanken, während des Laufs mal den Zettel rauszuholen und überhaupt mal da drauf zu gucken und dann zu vergleichen, wenn ich an dem Kilometer bin, wie meine Zeit ist. Ich wusste bloß, dass ich bei 1,44 irgendwas beim Halbmarathon sein sollte. Und das habe ich eigentlich ziemlich gut geschafft gehabt. Und da hatte ich gedacht, na gut, das passt. Aber da hatte ich auf meiner Uhr schon gut 500, 600 Meter mehr gehabt. Also ich kam auch nicht auf die Idee, wie Lukas das gesagt hatte, dass das dann mal wieder abzudrücken, dass das auf demselben Stand ist. Mhm, das war blöd. Das hat mich auch ziemlich sehr irritiert. Also das war... Ja, das ist aber, ist schon irgendwie interessant, ne? Weil Lukas und Lisa hatten genau das gleiche Problem, ne? Und ja, da darf man sich natürlich fragen, also woran liegt's, ne? Ja, ich weiß es nicht. Also ich hatte das voriges Jahr in Leipzig auch, da bin ich auch 43, Kilometer gelaufen. Entweder es liegt daran, dass wirklich so viele Leute dort laufen und die GPS-Signale dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut kommen, oder? Oder aber man läuft, ich meine, andererseits, kaum einer von uns Läufern läuft da wirklich die blaue Linie, ne, diese Ideallinie, die dann auch tatsächlich am Ende die 42,2 ergeben, ne, wenn du jetzt irgendwie eine Kurve immer irgendwie außen nimmst und nicht innen, dann läufst du schon mal ein paar Meter mehr, aber so, ne, wenn du sagst, du hattest dann, nach 14 Kilometer oder so, hattest du dann 500 Meter mehr oder so, dann ist das schon viel, ne, das, ich meine, man sieht ja auch auf Strava, du hast ja am Ende, hast du 43, noch was Kilometer, ne, in Endeffekt. Ja, ich meine, klar, auf über 40 Kilometer, das läppert sich so ein bisschen, aber schon interessant, ne, weil irgendwie scheint das so viele zu treffen, irgendwie. Ja, jetzt im Nachhinein wäre es vielleicht sogar sinnvoll, diese Kilometer-Signale komplett auszuschalten und wirklich den jedes Mal selber abzudrücken. Wobei, dann weiß ich nicht, ob ich dann bei Kilometer 30 noch dran denke, da mal drauf zu drücken. Oder vielleicht so ein Schild übersehe, weil da irgendwas ist und dann drückst du nicht drauf, dann ist auch wieder alles durcheinander. Es ist schwierig. Ich glaube, im Endeffekt reicht es nur einmal, das zu korrigieren. Ne? Dann müsste das eigentlich stimmen. Wenn es dann da wieder nicht stimmt, dann weiß ich, schwierig, ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es tatsächlich damit zusammenhängt, dass die Kilometer nach der blauen Linie, nach der Ideallinie abgesteckt sind, ne? Und wenn du dann halt wirklich irgendwie immer so einen kleinen Umweg nimmst, ne, so, dann und nicht die Ideallinie läufst, dann kann sein, dass sich das dann doch irgendwie summiert. Naja, gut. Auch das Problem mit dem Dixi-Klo, aber ich glaube, da kommen wir später noch dazu, wo du versucht hast, die Zeit aufzuholen. Es ist nicht immer eine gute Idee, ne, zu versuchen, eine Zeit aufzuholen und dann jetzt irgendwie zu schnell zu laufen. Ja. Nee, das ist überhaupt keine gute Idee, weil ja. Ich weiß auch nicht, ich hatte ja zwei Softflask mitgehabt mit so 150 Milliliter, damit ich mir nicht immer den Becher so ins Gesicht kippen tue beim Trinken. Hab ich gedacht, hast du lieber die Flaschen, wenn du jetzt ein Gel nimmst und es ist keine Verpflegungsstation da kannst du immer aus deiner Flasche trinken, das kriegst du alles gut hin. Und ich weiß nicht, ob es jetzt zu kalt war oder so, zumindest musste ich bei Kilometer 33 ja noch einmal aufs Klo und hab dann wieder unterbrochen, bin raus, wieder aufs Dixi und bin dann wieder weiter und dann bin ich auch wieder etwas schneller gelaufen und bin aber dann nicht wieder so sehr zu schnell gelaufen wie bei Kilometer 14. Im Endeffekt habe ich vielleicht durch die zwei Toilettengänge gut eine Minute verloren oder sowas. Es ist halt auch für den Kopf nicht so gut gewesen. Ne? Du bist stehen geblieben, dann musst du wieder anlaufen und dann guckst du auf die Uhr, da steht eine andere Zeit, dann willst du das wieder aufholen. Das da ich das vorher noch nicht hatte, ist das wieder so ein Problem gewesen, was, naja, neu war. Ja, ja. Aber im Grunde genommen, also man muss ja auch sagen, also man sollte sich da nicht zu sehr auf die Uhr fixieren, ne, und auf die Pace und auf die Zeit und so. Ich meine, das sind so Sachen, die man da halt so auf so langen Strecken wie jetzt Marathon oder noch darüber hinaus einfach in Kauf nehmen muss, ne, dass man dann halt eben auf Toilette gehen muss. Aber ich würde mich da nicht allzu sehr jetzt irgendwie da von der Pace dann halt irgendwie beeindrucken lassen oder halt von der Zeit, dass, ne, dass du dann sagst, oh, jetzt wieder irgendwie 30, 40 Sekunden verloren und so. Ja, dann ist es halt so, wenn man, sage ich mal, so auf den letzten 1-2 Kilometer noch den Saft hat, dann kann man da versuchen, noch irgendwie was rauszuholen. Aber na gut, ich meine, das ist ja auch so bei dir gut ausgegangen im Endeffekt. Ja, also man merkt dann, also die letzten Kilometer sind dann schon ein kleines bisschen langsamer geworden. Ich hatte 7 Gels, glaube ich, mitgenommen. Hab dann auch das so durchgezogen, dass ich alle 6 Kilometer mir ein Gel genommen habe. Das hat wunderbar geklappt. Ich habe jetzt im Prinzip nicht gemerkt, dass ich irgendwie so keine Kraft mehr habe oder so. Also die Energie war ständig da. Also das hat echt gut hingehauen. Das haben wir gut trainiert, hast du mir gute Ratschläge gegeben und da muss ich sagen, das hat echt klasse hingehauen. Ich bin bei Kilometer 38, 39 nochmal ein bisschen langsamer geworden, dann war ich wahrscheinlich dann auch so ein bisschen unkonzentriert und ein bisschen so, ja, müde, sage ich da ja immer mal, wenn du dich da nicht mehr so sehr auf die Zeiten konzentrierst. Und dann hatte ich mich da auch mit den Kilometern dann verzählt, dann hatte ich so ganz wilde Rechnung, wie, dass es noch 5 Kilometer sind oder noch 6 und dann war hat es aber überhaupt nicht mehr gestimmt, was ich da zusammengerechnet hatte. Ja, du hast tatsächlich einen einzigen Kilometer, also ich meine, von daher, das ist ja alles wirklich, alles in allem richtig gut, aber du hast irgendwie einen Kilometer, glaube ich, das war der Kilometer 33, wo du dann wieder eine 5,33 hast, aber das war dann, glaube ich, auch die Pinkelpause dann, ne? Ja, ja, genau. Das war aber so. Ansonsten sieht das wirklich so auch nach Kilometer 30, nach Kilometer 35, das sieht sehr konstant bei dir aus, ne? Also das hält sich immer so um den 5er Schnitt. Ja, gut, hier und da gibt es ja so zwischen 5 und 10 Sekunden Abweichung, aber das ist ja überhaupt gar nichts, ne? Jetzt, wenn man bedenkt, dass du jetzt da irgendwie so bei Kilometer 36, 37 bist, zum Schluss die letzten zwei könntest du noch wirklich alle beide in 4,48er Pace durchlaufen. Also so ein Einbruch sehe ich da so den Zahlen nach gar nicht. Ne? Also das hat wirklich von vorne bis hinten lief das wirklich bei dir richtig gut. Ne? Ja, also ich habe dann auch gesehen, dass ich, es ist ja eine relativ lange Zielgerade, wo ich da rumkam, habe ich gesehen, einmal frei, das passt schon und hab dann noch versucht, auf den letzten 2 Kilometern ein kleines bisschen Gas zu geben, aber ich kann keine Endbeschleunigung bei diesen Strecken dann mehr machen. Also das habe ich noch nicht hingekriegt. Es ist ein bisschen schneller geworden, aber es ist dann halt wirklich nichts mehr so, dass man sagen kann, bin da nochmal gesprintet oder so. Ja. Und schlussendlich bin ich dann mit 3,31, 52 oder so ins Ziel gekommen. Also ob das jetzt eine Minute oder 2 Minuten mehr ist, das ist für mich jetzt nicht so wichtig. Also ich habe eigentlich genau das geschafft, was ich schaffen wollte. Ja. Klar, wenn du jetzt 3,29 da gestanden hätte, hätte die Zahl besser ausgesehen, aber das interessiert mich in dem Falle jetzt nicht. Ich bin da überglücklich, dass ich das geschafft hatte. Und ich muss auch sagen, ich hätte, wo wir angefangen haben zu trainieren, nie gedacht, dass ich mit einem 5er-Schnitt oder unter 5 im Prinzip einen Marathon laufe. Nie und nimmer hätte ich das gedacht. Ja, bei dir ist da, auch bei dir ist da noch ein bisschen, also was heißt ein bisschen, ist da auf jeden Fall noch Luft nach oben. Also das sieht man auch schon alleine an dem Marathon selbst, ne? Das lief wirklich gut bei dir, ne? Und das Training hat sich echt super entwickelt. Na, du hast jetzt eine Steigerung von zum letzten Marathon von gut 50 Minuten. Also gell? Zu meinem besten Marathon, 53 Minuten. Ach, zu dem besten Marathon. Zu meinem letzten, Ja, also den letzten ist es ja über eine Stunde. Ja. Ich habe ja die letzten zwei ordentlich in Sand gesetzt, aber der erste, den ich gelaufen bin, hatte ich ja eigentlich keine Zeit mehr vorgenommen und wollte bloß super gut durchkommen. Und das ist halt bis dahin noch meine Bestzeit gewesen. Das war ja 53 Minuten länger. Ne? Also das ist schon gigantisch, was da jetzt hier geschehen ist. Ja, das stimmt. Das ist eine richtig, richtig eine fette Verbesserung. Das kann man anders nicht sagen. Ja, sehr schön. Holger, wie geht's für dich weiter? Also du bist jetzt, ich meine, jetzt für unsere Hörer, du bist jetzt schon wieder im Training. Deine Regenerationsphase ist ja verdaut. Wie gesagt, du bist ja schon mittlerweile fast drei Wochen nach dem Mainz-Marathon. Was steht als nächstes an? Als nächstes steht bei mir der Skastadt-Marathon in Altenburg an. Mhm. Allerdings mache ich da nur die 13,3 Kilometer. Also die haben da so kleinere Schülerläufe. Da läuft meine Tochter mit und ich begleite die. Dadurch schaffe ich den Start für den Halbmarathon nicht, sonst wäre er stehen gelaufen. Weil die sind alle so gestaffelt gestartet. Mhm. Und dann mache ich die 13,3. Und da ist meine bisherige Bestzeit 1:12. Und da möchte ich diesmal sehen, dass ich die Stunde knacke. Also da ist das Problem, dass da ein paar Höhenmeter dabei sind. Das ist nicht ganz so schön flach wie in Mainz. Aber das ist so eine Sache, wenn ich jetzt schon immer in einer guten Form bin, dann will ich das schaffen. Auf jeden Fall. Und da sind wir jetzt dran. Ja, da das ist jetzt das nächste große Ziel. Das wäre richtig super, weil das immer, ich habe auch jetzt immer die letzten Jahre nachgeschaut, die letzten 4 Jahre, nur in meiner Altersklasse gesehen, ist immer nur der erste der Altersklasse unter einer Stunde gewesen. Alle anderen sind immer drüber gewesen. Das wäre natürlich sehr schön, wenn ich da aufs Treppchen laufen könnte. Also altersklassenmäßig zumindest. Weißt du, wie viel Höhenmeter der hat? Weißt du das jetzt so aus dem Kopf? Also ganz genau weiß ich nicht. 200 und noch was, glaube ich. Oh, okay, das ist ja schon ein bisschen was. Ja, das geht schon ein paar Mal hoch und runter. Du rennst bei uns auf dem Markt los und dann geht es gleich erst mal einen Berg hoch und alles Kopfsteinpflaster. Es geht dann auch wieder bergab, aber das sind schon 3-4 frische Berge, die du da hoch musst, wo man sich dann schon ein bisschen schwer tut. Und vor allen Dingen ist dann der letzte dann so, ich weiß nicht, 2 Kilometer vorm Ziel, wo du auch schon ganz gut abgekämpft bist, bei uns durch den Schlosspark hoch. Da bin ich bis jetzt immer nur so im Viertel gerannt und dann immer schnell gegangen. Und da stehen halt richtig viele Leute, die dich auch anfeuern, wo du dann auch versuchst, immer wieder anzulaufen. Da musst du dann sehen, dass du dich nicht abschießt und die letzten Kilometer dann noch gut ins Ziel kommst. Also es ist schon eine besondere Herausforderung da. Okay, ja. Ja, wie gesagt, da sind wir jetzt dran an dem Ding. Und steht schon bei dir was an, so sage ich mal für die zweite Jahreshälfte, so für die spätsommerlichen oder herbstlichen Monate? Also im Herbst möchte ich gerne nochmal einen Halbmarathon laufen. Da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, wo ich den laufe. Mhm. Ich hatte jetzt voriges Jahr ja den Dresden-Halbmarathon gemacht. Den finde ich sehr gut. Der eventuell. Oder ich werde in Klaura, also in Herbstlauf, das ist auch so ein Halbmarathon, werde ich den laufen, weil ich den noch nicht gemacht habe. Aber wie gesagt, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und da wäre es natürlich schön, wenn ich da meine Halbmarathonzeit auch nochmal ordentlich verbessern könnte. Mhm. Gut, sehr schön. Also, wir werden das auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Wir begleiten dich ja die ganze Saison über und wir werden uns dann spätestens nach deinem Halbmarathon werden wir uns dann wiederhören. Damit, Holger, vielen lieben Dank und nochmal Glückwunsch zu der richtig, richtig guten Zeit in Mainz und wir hören uns. Ja, ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte. Und ich danke dir für das Training, das war super gut. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal, Holger. Jawohl, tschüss.